Ja. So, ich muss es. Warte kurz. Willkommen zum dieswöchigen Weltraumaffen-Livestream. Wie ihr in der Ankündigung schon gesehen habt, war die Woche ein bisschen was los bei mir und habe da auch was zu erzählen. Und zwar war die Frau Anne Wizurek diese Woche bei uns in Freiburg. Und da dachte ich mir, gucke ich doch mal so vorbei, so als Undercover Shitlord. Ja, mische ich mich unter die ganzen Hipster, Feministen und selbsthassenden Cis White Males. Und das war wirklich mal ein Erlebnis. Also, das war so jetzt mein erstes Event, was ich in dieser Hinsicht besucht habe. Ich bin ja eigentlich eher so der Konzertgänger. Live-Musik gab es keine. Dafür gab es dann eine kleine bleiche Dame, die über ausnahmslos referiert hat. Und ja, das Ganze fand statt unter dem Namen, also halt unter dem Titel Ausnahmslos statt Teilnahmslos und hatte halt eben zum Sinn, den Hashtag von Anne Wizorek zu promoten und auch ein bisschen zu erklären. Ja. Und ja, ich war die ganzen 2 Stunden von Anfang bis Ende da, was bedeutet, dass ich nicht nur den Eingangsvortrag mitbekommen habe. Da gab es dann zum Beispiel auch noch irgendwie, ja, da konnten dann halt eben die lokalen feministischen Organisationen, beziehungsweise die so lose damit zu tun hatten, Statements abgeben. Und das Interessanteste eigentlich war dann nach diesem Vortrag die Frage- und Antwortrunde. Aber das Beste kommt zum Schluss. Also, ich muss schon grinsen, wenn ich nur daran denke. Und ja, fangen am besten wie immer von vorne an. Also, ich habe schon gerade gesagt, es ging da halt um den Vortrag ausnahmslos statt teilnahmslos. Das Ganze ist halt die Social Media Kampagne von Anne Wizorek, wo sie dann halt eben aufklären möchte, dass sie nicht will, dass der moderne Feminismus oder ihr Feminismus von rechten Populisten missbraucht wird, weil in der Kölner Neujahrsnacht, da hätte quasi so diese ganze Sexismusdebatte einen rassistischen Unterton gekriegt, weil auf einmal ging es nur noch um Migranten und das hätten dann die ganzen Rechten für sich utilisiert. Ja. Und ich meine, okay, klar, sicher gab es da viele, die das halt gemacht haben und dann davon sprachen, irgendwie unsere weißen Frauen müssen wir verteidigen und so. Aber Anne Wizorek ist da nicht wirklich besser. Ja, wer sich so ein bisschen mit ihr und ihrer Clique auseinandersetzt, der weiß, dass die halt öfters mal so Social-Media-Kampagnen starten. Aufschrei, klar, kennt jeder. Und was war das andere noch? Genau, Campus-Rassismus ist auch im näheren Umfeld von Wizorek entstanden. Ja, und das sind halt alles so Dinge, die auch immer nach dem gleichen Schema ablaufen halt. Ja, es passiert irgendwie was, dann wird reagiert mit einer Social-Media-Kampagne und am Ende wird dann nochmal versucht, hier und da ein Fördergeld abzugreifen. So, also ja, wie lief denn das Ganze eigentlich ab? Ja, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also ich bin ganz normal rein und konnte mich da hinsetzen. Mich hat keiner angezischt oder so oder mir, was weiß ich, Farbe auf die Lederjacke draufgesprüht. Es fing halt eben an mit einer Einleitung von der Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg. Die hat die Anne vorgestellt, noch ein bisschen was zu der Entstehung von Aufschrei erklärt und dann halt eben auch, dass Anne Wizorek dazu ein Buch geschrieben hatte, ja. Und was dann noch ganz interessant war, waren dann halt so die ganzen, ja, ich kann es fast gar nicht anders sagen, Erklärungsversuche am Anfang, ja. Also halt eben, Wizorek sagte zum Beispiel, dass halt der Hashtag Aufschrei, also diese Social-Media-Kampagne, die entstand nicht wegen Rainer Brüderle, ja. Da gab es ja diese kleine Kontroverse, wo er dann halt eben sexistischen Kommentar gesagt hat, ja, sagt man ihm nach. Und die Leute sagen halt eben, ja, deswegen konnte das Ganze überhaupt erst so groß werden. Aber sie sagt halt eben, nee, Aufschrei war wegen was ganz anderem, wegen Alltagssexismus und bla bla bla. Und das war halt nur zeitgleich und diente als Katalysator. Ja. Naja, kann man sehen, wie man will. Meine Meinung ist halt eben, dass sie da auch gut mitgemischt hat, das Ganze gut ausgenutzt hat. Dann musste ich sehr lachen, weil es gibt für alle Leute, die unter dem Hashtag Aufschrei getweetet haben, konstruktiv getweetet haben, ja, wie soll ich sagen, die dürfen sich eine Urkunde dafür ausdrucken. Ja, also quasi diese Participation Trophy, ja, die man immer dem Progressiven nachsagt, dass es die gibt, wurde ja memed into reality, die gibt es wirklich, ja. Ich habe mir das Ding mal runtergeladen, es sieht auch sehr offiziell aus. Warte, ich share mal eben kurz mein Bildschirm, dann könnt ihr euch das Ding angucken. Ist es denn wenigstens personalisierbar, dass ich da auch dann... Nein, natürlich nicht. Das ist halt so ein Massending, so, weißt du? Ich weiß nicht, könnt ihr das Ding überhaupt sehen? Ja. Jetzt? Ah, alles klar, okay. Ne? Und ja, für alle, die sich konstruktiv an Aufschrei beteiligt haben. Also tut mir leid, ihr ganzen Shitlords, ja. Die Leute, die halt eben Antifeminismus-Propaganda und Pornos und Memes geteilt haben, die dürfen sich das nicht ausdrucken. Ja. Tut mir leid, tut mir echt leid. Also konstruktiv äußert sich nur, wer sich positiv zu den Thesen dazu der... Dazu kommen wir später, mein Bester. Oh, okay. Das wird noch so. Mua. Ja, ja, genau, das war dann ein Teil der Einleitung. Halt eben die üblichen Aussagen von ihr. Ja, was? Ich wollte nur mal kurz sagen, das ist ja im Prinzip so auch die Sachen, die in dem Aufschrei-Hashtag sozusagen und in diesem, ja... Also das sind ja quasi die Ziele von dieser Aufschrei-Gruppe, die du ja gerade zusammengefasst hast, von wegen so, ja, es wird jetzt rassistisch gehijackt, die wichtige Debatte, ja, dies, das, jenes und so weiter. Ja, du meinst ausnahmslos, oder? Ja, genau, ja. Ja, das so, weil du auch schon... Halt. Ja, also, ja, das haben wir ja, ist ja eigentlich schon bekannt. Halt. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ich wäre jetzt eigentlich noch ein bisschen so auf das eingegangen, was sie gesagt hatte, aber sie hat natürlich, also das kann man auch auf der Ausnahmslos-Seite alles lesen, die Vorschläge und Forderungen, ne? Und, ja, genau. Aber ich mache einfach mal weiter hier, weil sonst, ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich freestyle und so, komme ich manchmal ein bisschen durcheinander chronologisch. Standardaussagen hier halt eben, Geschlechtergerechtigkeit ist ein Mythos, es gibt noch viel Aufklärungsarbeit, ja, also halt eben hier, da, der Feminismus ist total legitimiert und so, kann man nicht mehr wegdenken aus der Gesellschaft und alle sind betroffen. Ja, für Anne waren die Vorkommnisse der Kölner Silvesternacht auch ein besonderer Schockmoment, ja. Und das ist ganz interessant, also sie kritisiert eigentlich das, was alle so kritisieren, halt eben so die ganze Intransparenz, dass schlechte bzw. falsche Reagieren eigentlich der Polizei, die haben ja zuerst noch geschrieben, es wäre alles friedlich, und dann halt eben auch, dass die Medien viel zu spät darüber Berichterstattung angefangen hätten. Ja? Und sie erfuhr halt davon durch Birgit Kelles Artikel. Birgit Kelle, das ist eine, die schreibt für den Fokus, ja genau, und die hat einen Artikel verfasst mit dem Titel Warum der Aufschrei gegen die Täter ausbleibt, ja, und hat halt eben kritisiert, dass sich die Feministinnen dazu bedeckt halten und das Ganze, ja, der Artikel entstand halt wurde am 4. Januar veröffentlicht und da war dann halt eben, also ein Zitat daraus ist zum Beispiel, über Brüderle kann sich aufgeregt werden, aber nicht darüber, ja, über die Silvesternacht und so, ja, und Wiczorek verteidigt das Ganze halt eben und sagt halt eben, nein, der Brüderle hatte ja gar nichts mit Aufschrei zu tun, naja, ob der gar nichts damit zu tun hat, das ist ja so nicht richtig, ne. Ja, immerhin haben sie den Kram ja ausgeschlachtet, ne. Das natürlich. Kann mir willkommen. Eben. Also es ist ja schon so, dass also diese erste Aufschrei-Sache war ja damals, als Anne Wiczorek irgendwie hat ihr getwittert, so, ich glaube, es war irgendwas von wegen, ich bin beim Arzt, irgendwie wegen irgendwas, und da hat mich der Arzt irgendwie berührt oder so. Aha. Und das hat sie irgendwie getwittert und gemeint, so, ja, da muss man drüber reden, ich schlage Aufschrei vor. Und das war irgendwie die Geburt des Aufschrei-Hashtags. Aber... Hat also wirklich direkt mit Herrn Brüderle nichts zu tun. Aber diese ganze Sache natürlich war, hat sie das natürlich dafür instrumentalisiert und ich glaube auch nicht, dass dieses ganze Ding so groß geworden wäre, ohne diese ganze Nummer. Ich hab sogar definitiv das Gefühl, dass da Redconning betrieben wird. Also, dass da so oft, wie das erwähnt wird in letzter Zeit, dass das angeblich gar nichts mit Brüderle zu tun hat. Das fühlt sich schon fast an, als würde da jemand so im Nachhinein die Geschichte verwischen wollen, damit das nicht getrübt wird. Ja, also für mich klingt das eher so nach so typischen, ich muss ja irgendwas sagen gegen meine Kritiker, um die zu diskreditieren. Und dann, also das ist so ein bisschen so wie, ja, GEMA geht, wirft ja Zoe Quinn vor, dass Aaron Gioni, dass hier, wie heißt er hier, von Kotaku, der Nathan Grayson, ja, dass er ihr Spiel bewertet hat. Aber er hat es ja gar nicht bewertet. Ja, aber das hat ja auch keiner gesagt. Es ging ja einfach nur um die Coverage, um das Review. Ja, genau. Ja, er möchte halt einfach nur den Punkt machen. Ne? Der Twine Darling und dieser ganze Scheiß. Ne? In dem Artikel, wo es ich glaube, über 50 Spiele ging, ihr Ding herauszustellen und dieses ganze Zeug. Ja. Ne? Und, aber das ist einfach auch wieder dieses einfach Goalpost-Shifting, halt so, meinst du? Ja. Das ist der Talking Point jetzt halt, so nach dem Motto, wir diskreditieren das, indem wir sagen, das hat ja stimmt ja schon von Anfang an nicht sozusagen, ne? Die Kritik war ja überhaupt gar nicht berechtigt, da ging es ja um nichts. Mhm. Und das machen sie jetzt halt mit dieser Brüderle-Nummer auch, um zu sagen so, nein, das war ja gar nicht so, dass es darum ging, ja, aber klar, jetzt so vom, wenn man es jetzt wörtlich nimmt, ist es schon so, dass der ursprüngliche Tweet dazu zu dem anderen Thema war. Eben. Aber das braucht mir auch keiner erzählen, dass sie diese Nummer dann nicht komplett draufgeschrieben haben, das dafür dann genommen haben und das benutzt haben. Natürlich. Halt eben los. Das ist ja genau das, was die Leute sagen, wenn sie sagen, das hat was mit dieser Brüderle-Nummer zu tun. Mhm. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass Anne Witzurek, die hat garantiert nicht irgendwann mal gesagt, oh, ihr wollt mich hier in eine Talkshow einladen, damit ich über Rainer Brüderle reden kann, weil ich ja die Sexismusbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland jetzt plötzlich irgendwie bin, auf irgendeinem komischen Grund. Nee, das muss ich aber ablehnen, weil was ich habe, hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Mhm. Also wenn das passiert wäre, dann würde ich ihr recht geben mit diesem Ausspruch, aber so ist es halt so ein ganz bekloppte Kritik abweisen, indem man sagt, ja, nee, das ist ja auch überhaupt gar nicht begründet und die machen das ja aus ganz falschen Motiven, muss man wissen und ich sage euch jetzt mal wie, ja, das ging ja gar nicht im Brüderle. Ja, ja, komm. Ich meine, weißt du, sie hat's ja selber zugegeben, dass der als Katalysator diente, ja, also irgendwie muss sie ja da involviert gewesen sein, ne? Ja, also das ist halt auch wieder nur so ein bisschen gerade so eben einräumen, was man halt eben kann, aber prinzipiell steht halt immer noch dahinter, so nach dem Motto, jeder, der was dagegen sagt, liegt natürlich falsch, weil das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Wo war ich denn jetzt gerade nochmal? Ach genau, Birgit Kelle, ja. Und sie erwähnt halt eben da die Birgit Kelle, ne, und ihren Artikel und geht dann nochmal ein bisschen auf die Dame ein und sagt dann halt, Moment, und so an jene, die irgendwie von rechten Publikum als nicht deutsch verstanden werden. Unsexualisierte Gewalt darf auch nicht nur dann Aufmerksamkeit. Und so an jene, die irgendwie von. Ah, Moment, das war jetzt das Falsche, tut mir leid. Ich glaube, ach, das ist die falsche Datei. Okay, gut, dann muss ich es halt erklären. Ist ja nicht so wild. Und zwar. Sie sagt halt eben, ja, Kelle, wir erinnern uns, das ist die Frau, die bei sexueller Belästigung noch den heißen Tipp gegeben hat, einfach mal die Bluse zuzumachen und sich nicht zu haben, ja, und dass sie dann halt eben quasi damit so sexuelle Belästigung verharmlost und alles, ja. Und das zieht sich jetzt erstmal durch die Einleitung, weil als nächstes kommt dann quasi der Jens Spahn dran, ja, wo sie dann halt eben ihn erwähnt, also Jens Spahn ist, glaube ich, Finanzminister CSU, oder? Er war auf jeden Fall mal irgendwie Gesundheitsminister oder so. Auf jeden Fall stammt von ihm halt dieser Satz, dass also die Pille danach, das würde ja nicht gehen, weil das wäre ja, dann würden die dann nehmen wie Smarties. Und das war halt dieser Satz, den ich auch nicht besonders toll finde. Und die Debatte zur Pille danach war in Deutschland ja auch sehr geprägt von dieser christlichen Ansicht, dass es ja sowas wie Abtreibung ist. Ja. Die auch übrigens auch keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, ne? Wollen wir da mal auch mal drüber reden. Mhm. Und das war so eine von den Sachen, aber die auch nur halt eben abgelehnt wurde, so aus dem Grund von, du hast ja irgendwas gesagt, was gegen unser Dogma, dass die Frau immer recht hat, geht. Und überhaupt, du bist ein Mann, übrigens Jens Spahn ist ja ein Homosexueller, ne? Ja. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Wo da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet, dass auch solche Leute ja ganz furchtbare Frauenhasser dann plötzlich sind, ne, wenn sie dann mal nicht irgendwie gerade nützlich sind, so um die eigene Bewegung zu legitimisieren. Ja, und in dem Zusammenhang war das halt. Also das macht sie ja auch schon länger und auch diese Birgit Kelle-Nummer war damals, als ich sie da gesehen hatte im Bundestag, da hat sie auch schon über Birgit Kelle geredet. Bei Jens Spahn glaube ich nicht und stattdessen noch über diese Ronja von Rönner heißt sie, glaube ich, die ja in der Welt so einen Artikel geschrieben hat, feminismuskritisch, wo sie also geschrieben hat, sie wäre keine Feministin, sondern eine Egoistin, Ja. wie ich schön fand. Und irgendwie haben sie sich mit der wieder vertragen, aber eine Zeit lang war da ja auch mal so ein richtiges, also die haben sie ja ein paar Tage lang bei Twitter auch so richtig angemeckert, dass sie da irgendwie sogar ihren Blog irgendwie vom Netz genommen hat. Also da hat man auch in Deutschland mal so ein bisschen gesehen, wie das passieren kann, wenn man da dieser Clique nicht so ganz gefällt, auch wenn man halt eben eine Frau ist und ja, sich selbst Ja, das ist es halt profiliert. eben. Das ist eine Clique, ne? Und da müssen alle an einem Strick ziehen, sonst ist man schnell raus. Ja, und das ist Ja. übrigens auch besser geeignet, um die ganze Sache zu verstehen, als irgendwas von Feminismus und Frauen zu reden, Ja, weil das ja. wird ja auch immer Und häufig, wer. wird ja auch immer häufig gleichgesetzt, so nach dem Motto, du hast was gegen Feminismus gesagt, mit anderen Worten, du hast Du was bist ein gegen Frauen gesagt. Frauenhasser und ja, Ja, und wer sich diese Clique mal angucken möchte, der muss eigentlich nur auf ausnahmslos.org auf die Autoren klicken. Ja, da sind sie alle vertreten. Und Ja, und ja, auch die genau. Unterstützer, ne? Wer da jetzt so alles sich Ja, damit auch. schmückt, da dieser Clique Gutes zu tun. Und das sind ja leider auch so einige Leute, inklusive das Familienministerium in Person von Frau Schwesig und der DGB, ne? Eine Vorsitzende des DGBs, also die im Vorstand sitzt, hat sich da ja auch unterstützend zu geäußert, inklusive Bild mit Unterstützungsdingen auf dem DGB-offiziellen Twitter-Account. Dort da solche Dinge. Also das ist ja so in der linken Ja. Szene ziemlich ja, wohlwollend aufgenommen worden, die ganze Nummer. Ja, vor allem vom offiziellen Account. Das ist nicht irgendwie ein privater Tweet, wo man halt mal ein bisschen so lippenbekenntnismäßig das weiter tweetet, sondern eine Stellungnahme, ne? Ah, ja. Genau, und wir waren bei Jens Spahn. Und den Jens Spahn erklärt sie dann halt eben dem Publikum auch. Ja, jetzt klappt es aber bestimmt, oder? Entspannen, das ist der Typ, der sonst Mädchen und Frauen viel zu Boden hält, um über den Körper zu bestimmen, wenn es zum Beispiel um die Pille danach geht. Also der größte Verfechter, die rezeptfreie Abgabe der Pille danach weiterhin zu blockieren, obwohl wir dessen sämtliche Belege dafür sprechen, auch einfach einen schnelleren Zugang zu diesem Medikament zu geben. Mittlerweile ist es ja auch EU-Ebene tatsächlich auch dazu kommen, nicht an unsere Regierung, aber immer die EU. Danke, die EU. Und ja, außerdem ist der Spahn sonst auch bekannt im Kontext von Frauenrechten, dass er zum Beispiel Frauen mit Burka am liebsten ganz aus dem öffentlichen Leben verbannen möchte oder die EU Ja, tragen. also die Soundqualität ist ja jetzt nicht so der Hammer, deswegen erkläre ich es gerade nochmal. Und zwar sagte sie halt eben Jens Spahn, das ist der Typ, der Mädchen und Frauen für zu doof hält, über ihren Körper zu bestimmen bezüglich der Pille danach, und der möchte auch Frauen mit Burka am besten ganz aus dem öffentlichen Leben verbannen. Ja. Ich meine, gut, er ist jetzt halt eben von der CSU, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit christlichen Werten zu tun hat oder sowas, aber ja, die Birgit Kelle kriegt einen auf den Sack, weil sie die kritisiert hat, der Jens Spahn genauso, der dann halt gleich geschrieben hat hier. Birgit Kelle war übrigens auch bei der CDU und Birgit Kelle ist Ah. auch eine der, ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch immer noch bei der CDU, sie war auf jeden Fall mal da. Und sie ist auch eine von den Unterstützern dieser Demo für alle. Das war ja so aus Frankreich importiert, wo es so um traditionelles Familienbild ging, so Mutter, Vater, Kind und so weiter. Also quasi keine homosexuelle Ehe, kein Adoptionsrecht für Homosexuelle, keine Genderpolitik und so ein Zeug. Und da hat sie auch halt mehrere Reden für gehalten und so daran teilgenommen. So, Außerdem war sie auch in diesen zwei Hart aber Fair-Sendungen mit Frau Wiczorek zugegen, die Birgit Kelle, zu dem Thema. ach ja, Sie genau. hat ja auch dieses Buch Gender Gaga geschrieben, wo es halt speziell um Genderpolitik geht. Und Ich überlege gerade, war das jetzt die mit der Tomala? War die auch da mit dabei? Habe ich das die Tomala, verpasst? ja klar, es gibt ja nur diese beiden, zum Glück. Ach Hatte mal Fair-Sendung, da war sie ja auch so. mit Ja, bei, oder ja. gepennt. Sie, die Tomala Ah ja, und da. hier von der FDP, der Kubicki und halt eben Frau Wiczorek. Ah ja, ich sehe gerade, genau. Und Herr, wie heißt da von den Okay. Grünen? Hofreiter. Hofreiter, genau. Genau, der Die Frau Toni. Kelle ist übrigens noch CDU-Mitglied, laut Internet. Ja, mag gut sein, ja. Ich habe nur gehört halt eben, dass sie da auch irgendwie paar Mal sich geäußert hat, dass die CDU nach ihren Vorstellungen nicht weit genug geht, dieser ganzen Sache Opposition zu geben. Ja, könnte man ja durchaus von der christlichen Partei auch erwarten, dass sie da, also jetzt ohne das werten zu wollen. Ja, sehe ich definitiv auch so. Also, und die AfD tut sich da ja auch nicht so schlecht mit. Also die sind ja wohl auch ziemlich dahinter, was so dieses, also zumindest diese Beatrice von Storch und so. Also es gibt ja in der AfD auf jeden Fall so einen gewissen Kreis erzkonservativer, christlicher Leute und diese, also halt unter Beatrice von Storch, die ja da ziemlich hintendiert. Ich habe ja damals auch ihre Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl gekriegt von ihren, die hat da so mehrere Organisationen gegründet, irgendwie Zivile Koalition heißt die eine. Anderen Namen habe ich nicht mehr parat, aber da geht's, das waren halt auch solche Fragen, irgendwie so, wie stehen sie dazu, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und so weiter und so fort. Das hat sie dann irgendwie unter ihrem Mädchennamen verschickt, damit es nicht weiter auffällt. Und das ist damals bei mir auch im Briefkasten gelandet. Also. Gut. Wo war ich denn jetzt gerade? Jens Spahn, genau. Ja, genau. Und ja, sie erklärt halt eben weiter nochmal dann zu ausnahmslos, dass sie sich damals in dieser absurden Situation gesehen hat, dass sie da klarstellen müsste, dass sexualisierte Gewalt niemals akzeptabel ist. Und ja, dann taucht ein Name auf, den man immer wieder in Verbindung mit Anne Witzorek hört, und zwar Stefanie Lohaus vom Missy Magazin. Ja, mit der hat sie sich nämlich zusammengetan, um quasi den ersten Debattenbeitrag zu veröffentlichen. Dann erwähnt sie noch weitere Medienaufmerksamkeit, dass der Artikel zum Beispiel ins Englische übersetzt wird. Ja? Das war bei Weiß Deutschland, dieser die Rape Culture wurde nicht importiert, die war schon immer hier, Beitrag. Also das genau, war die Überschrift. Genau. Den hatte ich vorhin gar nicht mehr gefunden. Gut, dass du das jetzt nochmal sagst. Der wurde, die, das war dann auch der, der ins Englische übersetzt wurde, korrekt? Ja, wobei das ja gar nicht übersetzt war, so richtig. Also der Inhalt war eigentlich ein ganz anderer. Ich hatte das eigentlich auch zuerst so weiterverteilt und gesagt, hier, liebe Engländer, jetzt könnt ihr mal lesen, was die hier so verzapfen. Da habe ich mir das durchgelesen und das war also gar nicht so richtig identisch. Da gab es so einige Abweichungen. Inwiefern? Welche sind dir aufgefallen? Ja, es war eigentlich, also ich habe es jetzt nicht mehr genau parat, aber es war eigentlich, waren eigentlich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also das war schon sehr stark angepasst, wahrscheinlich so fürs internationale Publikum. War kürzer und ja, war halt nicht, also war wirklich nie, von Übersetzung kann eigentlich keine Rede sein. Es waren eigentlich zwei unterschiedliche Beiträge. Okay. Könnte ja auch Schadensbegrenzung sein. Das war gesagt, wenn wir den ganzen Schwachsinn jetzt, dann kriegen wir von den ganzen englischsprachigen Leuten auch den Druck, wie es Leuten wie Sarkisian passiert. Wer weiß. Weiß ich nicht mehr. Ich habe die Sachen auch noch irgendwo archiviert, aber müssen wir mal gucken. Kannst du erstmal weiterreden? Vielleicht finde ich das ja auf die Schnelle noch. Ja, klar, kein Problem. Genau, und dann, ja genau, wir sind immer noch in der Einleitung. Sie zeigt dann auch nochmal den Tweet von Erika Steinbach. Die hat ja, glaube ich, ans ZDF geschrieben, nach diesem Heute-Journal-Beitrag irgendwie, das geht ja gar nicht nach Köln. Ja, Moment. Ich hatte es mir doch irgendwo gespeichert. Sie schrieb, unglaublicher und unpassender Zwischenruf im Heute-Journal zum Silvester-Horror. Genau, das war das. Und ja, wie Witzorek halt ist, sagt sie halt eben, mir persönlich zeigt das, ich habe alles richtig gemacht, weil positive Bestätigung legitimiert das und negative Bestätigung legitimiert das, weil halt eben, es gibt ja noch so viel zu tun. Ne? Ja, und erklärt dann uns auch nochmal Erika Steinbach und sagt dann halt zum Beispiel, Moment, das müsste jetzt eigentlich auch klappen. Damit habe ich auch noch mehr Zuspruch bekommen, aber natürlich auch Reaktion wie diese. Also Erika Steinbach, unglaublicher, Zwischenruf von heute und nahe zum Silvester. Wie persönlich zeigt das, ich habe alles richtig gemacht. Ja, genau, die Leute lachen. Ich habe auch gelacht, aber nicht, weil das so lustig ist. Ja, und sie erklärt uns halt eben, Erika Steinbach dann auch nochmal und sagt dann halt eben, ja, der hat 2013 getweetet, die Welt wäre ohne flirtwillige Männer ziemlich öde und so. Und ja, dass halt eben sexistische Äußerungen damit zu Flirtversuchen erklärt werden und bla bla bla und so. Und das ist halt ich weiß nicht, also die ganze Einleitung war eigentlich eher so ein Beschmutzen von kritischen Gegenstimmen, ja. Und ich meine, in 2 Jahren Gamergate hat man diese Taktik auch immer wieder gesehen, dass halt irgendwie nicht wirklich argumentiert wurde, sondern immer nur gesagt hat, du bist ein schlechter Mensch, weil du das und das gemacht hast und deswegen ist deine Meinung auch nicht gut oder so. Ja, also das ist halt, keine Ahnung, hat mich stark daran erinnert. Ja, und ja, das sind halt eben so diese typischen Tiefschläge. Ne? Anstatt zu argumentieren, werden halt die Kritisierenden, die dann nicht da sind, in Absente mit Dreck beworfen. Und in so einen, ja, in frauenfeindlichen, rückständigen Kontext gestellt. Ja, dann fährt sie fort und sagt halt eben, ja, die Köln-Debatte war dominiert von Leuten, die Sexismus nicht als Problem wahrnehmen und sogar verneinen, dass es diesen noch gäbe und sexuelle Gewalt damit verharmlost haben. Ja, würde ich jetzt so eigentlich gar nicht sagen, weil die sind ja dann zumindest in Bezug zur Silvesternacht drauf eingegangen. Ja, natürlich findet Frau Witzorek das nicht gut, denn deswegen gibt es ja überhaupt ausnahmslos, ne? Weil halt eben die bösen Rechtspopulisten versuchen, feministische Werte zu utilisieren und ja, keine Ahnung. Dann stellt sie die Verfasserin von ausnahmslos vor und nennt dann zum Beispiel, als sie dann halt eben so erklärt, ja, die macht das und so, ne, sind halt eben auch so Leute bei wie, wie hieß sie noch? Ja, genau, Jasna Strick. Ach so. Jasna Strick, Tuinfurie, Stefanie Lohaus, habe ich gerade gesagt. Dann erwähnt sie noch Kübra Gümüşay, das ist eine Mitverfasserin von Aufschrei. Und irgendjemand schrieb ihr wohl, ja, Kopftuch und Handy, das ist nicht vereinnehmbar. Und ja, Anne Witzorek sagt halt eben, das beweist, Rassismus verknüpft ist, dass der Rassismus verknüpft mit Sexismus ist. Und ja, dass sie an dieser Stelle Sexismus gegen nicht weiße Frauen sichtbar machen will, weil das ist ja auch, was sie kritisiert, dass halt eben das alles so kaukasozentrisch ist, ja. In der Silvesternacht sagen viele Leute so, ja, unsere Frauen wurden da begrapscht und sowas alles. Und sie kritisiert halt eben, dass da ja auch Homosexuelle und Drag Queen und so angegriffen wurden. Und ihr wird die ganze Debatte halt eben zu sehr mit dem Fokus auf Rasse geführt und Herkunft. Dann, das fand ich auch noch erwähnenswert, dass eine Autorin Emine Aslan ist. Das ist, die hat Campusrassismus ins Leben gerufen. Ja? Das war auch wieder so eine Social-Media-Kampagne, so ein Hashtag-Ding auf Twitter. Und sie sagt halt eben, dass da gezielt gesammelte Erfahrungen mit Alltagsrassismus im akademischen Umfeld ja, ans Licht gekommen sind, ne? Weil das heißt ja immer so, ja, Sexismus, Rassismus, das ist so bei den Doofen. Aber sie wollte halt eben, dass man zeigt, nein, das ist bis in die Unis reicht das Ganze, ist überall, man kann sich dem nicht entziehen. Und ja, ich meine, wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? Was waren da so für Tweets drin, irgendwie, oh, Campusrassismus, wieso sind alle meine Deutschprofessoren weiß und all so ein komischer Kram, ja. Warum gibt es Zigeunerschnitzel in der Mensa? Warum fragen Leute immer, wo ich herkomme? Und ja. Letztens war noch eine Nachzüglerin, die hat sich darüber empört, das war wohl eine Asiatin, dass sie beim Hundespaziergang jemand belehrt hat, man dürfe den Hund nicht essen. Also das ist der Campusrassismus. Echt? Gut, dass mal einer sagt, auch gut, dass ich es hier nochmal höre, ja, weil, keine Ahnung. Gehst an den Kühlschrank, keine Milchschnitte drin, ja, bist du dein Hund. So. Ja, darf ich kurz nochmal dazwischen grätschen? Ich habe das jetzt gefunden, klar. Hier. Das ist der deutsche Artikel und das ist die englische Übersetzung des Ganzen. Und die englische Übersetzung hat also ganze 9 Absätze und die deutsche Variante hat 19 Absätze, inklusive Schwadronieren darüber, was sich am Sexualstrafrecht ändern muss und lauter solche Dinge. Hier ist auch Herr Spahn dabei. Mhm. Ja, sie haben halt auch die Aufschreibezüge großenteils rausgenommen, glaube ich, weil es da halt kein Begriff ist. Ja, und natürlich auch diese ganzen hier Paragraph 177, halt, dass sie hier wieder am Sexualstrafrecht ändern wollen. Und ich glaube, wenn ich deine Notizen richtig gelesen habe, dann wird das bei dem Talk auch nochmal Thema. Stichwort Nein heißt Nein. Richtig? Ja, genau. Das hat sie da auch nochmal betont. Haben auch nochmal von der Frauenbeauftragten und scheint wohl jetzt auch wieder Kernthema zu sein, dass sie da so, ja, so viel Wert drauf legen. Sie hat gesagt, Nein heißt Nein, aber wir brauchen auch eine Kultur, in der Ja, Ja heißt. Und ich saß da und dachte mir so, was? Ja. Muss ich mal gucken, ob ich was in meinen Notizen finde, aber machen wir mal so weiter. Genau, und sie impliziert dann halt eben da, als sie da so erklärt, dass halt eben nur rechte Populisten kritisieren, weil sie die Täter als nicht deutsch verstehen und weil die Opfer weiße Cis-Frauen sind. Also sie hat wirklich Cis gesagt und da musste sie erstmal dem Publikum erklären, was Cis ist, ja. Das ist lustig, weil mittlerweile weiß ich das sogar. Aber da waren halt viele ältere Leute mit dabei. Das war sehr basiert teilweise. Ich habe ja gesagt, dass eigentlich der interessanteste Teil von dem Ganzen so die Diskussionsrunde später war, ja. Aber das Beste zum Schluss. Genau, sie erwähnt dann nochmal, ja, ist alles total mega wichtig, die Leute hätten quasi drauf gewartet, dass sie sich einer Sache wie ausnahmslos anschließen können und in der ersten Woche, da haben wir 11.000 Unterschriften von Leuten aus 18 Ländern gekriegt und so, ja, also sagt halt eben, ist total mega wichtig, dann nennt sie die ganzen Kernbereiche, ha, sorry? Ja, 11.000 Unterschriften aus 18 Ländern ist schon ein bisschen lächerlich, oder? Ist nicht viel, ne? Ich meine, weiß ich nicht, ich glaube irgendwie, in Amerika Einführung des, die haben ja das Kinder, die Kinderüberraschung gebannt oder so, das hatte irgendwie 2 Millionen Unterschriften, dass das Ding wieder zurückkommt, ja. Ja. Gut, aber das Amiland, das ist jetzt vielleicht auch einfach kein guter Vergleich von mir. Ja, genau, und dann nennt sie halt eben die Kernbereiche, auf die sie sich konzentrieren wollen, das ist halt eben wieder Politik, Medien, Polizei und so. Und erwähnt auch die Forderung von ausnahmslos, ja. Zum Beispiel halt eben, dass sexuelle Belästigung eine eigene Straftat sein soll. Dass halt eben öffentliche Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist und dann sagt sie was, da dachte ich mir, hey, was soll der Scheiß? Also sie sagt halt eben, bei der Polizei ist es nötig, dass man die Geschlechter sensibel, also dass man halt die unterrichtet für geschlechtersensible Pädagogik. Und da dachte ich mir irgendwie, ja, aber das ist die Polizei, kann man, ich weiß nicht, es gibt doch Psychiater und Pädagogen, das ist doch deren Fach. Ja auch, also du sagst das so ganz beiläufig und Polizei, ne? Aber eigentlich passt das ja in diese Liste nicht so richtig rein mit Medien und so weiter und so fort, ne? Aber es macht halt schon Sinn, wenn man sich mal anguckt, diese ganzen Dinge, also zum Beispiel diese Istanbul-Konvention, wo ja diese ganze sexualisierte Gewalt muss bekämpft werden, da steht ja halt eben auch drin, dass verbale Kommentare, die dazu geeignet sind, die Leute herabzusetzen, auch strafbar sein sollen und so ein Zeug. Und wo wir letzte Woche drüber geredet haben, dieses Deleuze-Modell für häusliche Gewalt, das sieht ja auch vor, dass die Polizei geschult wird und sensibilisiert wird dafür, dass quasi Männer so böse sind und immer schuldig sind und so weiter und so fort. Also das ist in dieser ganzen Denke nicht erst seit kurzem enthalten, sondern das ist eigentlich schon lange halt eben da gang und gäbe, so nach dem Motto, man muss ja quasi klein anfangen und jedem sozusagen das einimpfen, dass es so zu verstehen ist. Also halt eben dann da auszuticken und das nimmt ja auch so Ziele an, wie zum Beispiel in Amerika gab es ja nach dieser ganzen University of Missouri Kontroverse, da gab es ja dann wirklich ein Statement von der Polizei, die gesagt hat, wenn irgendjemand was Rassistisches sagt, dann ruft uns an, sozusagen. So nach dem Motto, wir gehen der Sache dann nach. Und das ist ja gerade in Amerika, wo es eigentlich solche Gesetze wie in Deutschland nicht gibt, also ja, wo theoretisch das vollkommen legal ist, wenn ich jemandem sage, er wäre ein Arschloch oder ein blöder Nigger oder was auch immer, ist das schon ziemlich krass so. Und ja, in Deutschland wollen sie halt auch, dass die Leute das nicht als die Bagatelle ansehen, die es ist. Ne? Jemand hat mir irgendwas gesagt, ich fühle mich schlecht. Sondern, dass sie das quasi so ernst nehmen, wirklich wie richtige Gewalt. Und das ist ja halt das Ziel des Ganzen, dass diesen Gewaltbegriff so weit auszuweiten, dass halt alles darunter fällt, was irgendwie der Ideologie zuwidergeht. Ja, und aus dem Hintergrund macht das halt dann doch leider schon Sinn, dass sie dann das meinen, dass man da auch auf die Polizei Einfluss nehmen soll. Ich dachte, das hätte jetzt wieder was mit der Eigenständigmachung von sexueller Belästigung als Straftat zu tun, ja. Ja, mit allem halt, mit diesen ganzen Sachen. Es wird ja alles zusammengeschmissen in einen Topf und groß umgerührt. Und da ist ja dann alles Gewalt, ne? Mhm. Und alles ist Hasssprache und so weiter und so fort. Und im Zweifelsfall ist alles Sexismus und Rassismus. Und wenn ihr wissen wollt, was was ist, dann fragt uns. Wir sind Expert-Innen. Ja, genau. Mhm. Ja, und so das läuft das halt mit dem Aktivismus. Da muss man halt überall ran. Und ja, teilweise klappt das ja auch ganz gut. Ne? Das siehst du überall, ne? Dass die sich immer als irgendwie als eine Autorität sehen oder so irgendwo versuchen, in existierende Strukturen reinzukommen, um halt da zu bestimmen, was denn jetzt zum Beispiel sexistisch, rassistisch, weiß der Teufel was ist, ja. Und die ganze Zeit wird halt eben am Gesetz rumgeschraubt, damit die das durchkriegen. Ne? Ich meine, das ist ja auch wieder so eine Sache mit der Eigenständigmachung. Ich habe dann mal kurz geguckt und das ist ja so, dass halt eben sexuelle Belästigung ist ja schon so ein Sammelbegriff für sexuelle Handlungen gegen den Willen des Opfers. Also das gibt es ja schon, ja. Und mit der Eigenständigmachung wird quasi so diese Fall-zu-Fall-Regelung wegfallen, ja. Dass man halt dann eben nicht mehr entscheidet irgendwie, ja, in diesem Fall ist es sexuelle Belästigung, in diesem ist es vielleicht nur Nötigung, schwere Nötigung, ja. Ja. Und das ist auch so eine Sache, die zieht sich da so durch wie so ein roter Faden. Ne? Genau, das ist das. Und mittlerweile bin ich ja auch schon ziemlich, also wenn ich schon das Wort Belästigung alleine höre, ich sag mal, speziell im GEMA-Kontext haben wir das ja auch gemerkt, was da so alles drunter fallen kann. Ja, ja. Und vielerorts ist halt Belästigung einfach irgendwas war für mich lästig. Ja. Ich hab's nicht gemocht, ich fand's anstößig, es hat mich irgendwie ja getriggert. Und das ist halt so, wo man normalerweise zu erwachsenen Menschen sagen muss, das passiert halt. Ne? Und wenn es oft passiert, dann ist es auch schlimm und dann muss man auch irgendwie gucken, wie du damit irgendwie umgehen kannst oder so. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir wirklich in so einer Gesellschaft leben, wo sich jetzt die Leute von früh bis spät wirklich nur sagen, was für Arschlöcher sie sind. Das ist ja nun wirklich nicht der Fall. Und selbst diese ja, irgendwelche Chan-Gruppen oder so sind ja jetzt auch, ja, da muss man sich halt überlegen, ob man da mitmachen will, ne? Ja, und selbst wenn du da auf den Chans postest und einer nennt dich Faggot, ist es so, wie wenn einer Alter oder so zu dir sagt, ja, das ist halt eben deren eigene Sprache wieder, ne? Eben, lauter so, aber das sind halt alles, ne, das geht uns alles verloren mit diesem von wegen so, ja, fragt uns einfach und wir sagen euch dann schon, unsere Clique ist prima, alle anderen scheiße, ne? Mhm. Und diesem ganzen Kram, wo sie dann auch wieder ihre Eigenwerbung natürlich mittreiben können. Natürlich. Und sich halt selber ja, ihre eigene Wichtigkeit für, also der Grund, warum man sie eigentlich braucht, ist ja, weil sie sagen, dass man sie eben braucht. Zeigen auf diesen ganzen Kram und sagen so, ja, hey, guck mal, wie rassistisch und sexistisch alles ist, ihr braucht unbedingt uns. Mhm. Wir sind die Einzigen, die euch da helfen können. Das wäre hier Telemarketer-Prinzip, ne? Du hast ein Produkt, du willst es verkaufen, also musst du den Leuten sagen, sie können ohne das nicht leben. Ja, oder naja, eher Religionsprinzip, ne? Ja, genau. I'm just 23 years old and I already learned in my day job how important teleseminar marketing can be. Bla, bla, bla. Ja, Frau Sarkisien hat das auch gelernt, komisch. Ja, eben, ne? Ja, okay, das war nur mal ein Einwurf zum Thema Polizei, warum das damit bei ist. Ja, vor allem, das ist immer so die Sache, die sagen halt eben, ja, die Straftäter und die muss man viel härter bestrafen und alles und so, aber ey, sorry, aber wenn irgendwas am Gesetz verändert wird, dann betrifft es alle, ja? Ja. Alle, komplett alle. Ja, es ist so krass. Die haben halt auch nicht den Weitblick dafür, mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich die Sachen, nach denen ich jetzt rufe, ne, was passiert damit, wenn die in die Hand fallen von Leuten, die halt eben nicht in meinem Interesse handeln? Und so weit denken sie dann wieder nicht, ne? So, weil normalerweise ist es halt so, also jetzt gehen sie halt davon aus, so wir haben unsere Grünen da und wir haben unsere SPD da und wir haben diese ganzen Leute da, die wir alle prima finden. Und denen geben wir jetzt diese ganzen Tools in die Hand und sagen, hier, ne, wir sind ja eure Expertinnen, so wir sagen euch, was ihr damit machen müsst, dass sie dann die gleichen Tools in den Händen von anderen Leuten halt benutzt werden können, um deren Ideologie dann weiter zu fördern und die dann vor Kritik zu immunisieren und diese ganzen Dinge, das ist denen wieder gar nicht bewusst, ne? So diese ganzen Strukturen einfach zu schaffen. Und ja, das finde ich halt so krass, weil da muss ich so Anne Witzorek einfach mal vor Augen halten. Ne, was ist, wenn dann irgendwann so eine Birgit-Kellen-Version von Anne Witzorek dasteht und sagt so, ja hier, alle Leute, die jetzt irgendwie sagen, man soll Sex vor der Ehe haben oder so, das ist Hasssprache. So, alle Leute, die irgendwie einen Fernsehsketch machen wollen gegen oder sagen wir allein dieser Begriff homosexuelle Propaganda, an dem sie sich ja jetzt in Russland so aufregen. Ne? Stell dir mal vor, so eine Russland-Leute, sagen wir mal, die sind von der AfD oder so und sagen homosexuelle Propaganda und die haben diese ganzen tollen Hate Speech-Abläufe dann da schon von Frau Witzorek gekriegt, mit der sie gegen die homosexuelle Propaganda vorgehen können. Ne? Ja, ja, eben. Die denken halt eben nicht daran, dass es auch gegen sie verwendet werden kann, wenn halt eben die falschen, ne, in der Regierung sitzen. Ja. Und gut, was jetzt quasi... Frage der Zeit. Und dann haben sie da auch diese ganzen Leute, die dann alle sagen so, ja, wie jetzt nachdenken und nochmal gucken und abwägen und so. Nee, das brauchen wir doch alles nicht. Wir haben ja jetzt schon etabliert, dass wenn man weiß, dass die Leute schuldig sind, so, ne, wenn man quasi gesagt hat, dass sie zu den schlechten Menschen dazugehören, so, dann reicht es doch. Da braucht man doch nicht mehr weiter nachgucken und so. Ja, das muss doch klar sein. Wir wollen doch jetzt hier eine bessere, sogar, keine bessere Gesellschaft haben, oder was? Ich fand, so. Du hattest da sogar noch ein besseres Beispiel mit der AfD, ja. Das ist halt eben, wenn die in den Bundestag einzieht und so, dann auf einmal alles, was halt als Kritik an der Regierung verstanden werden könnte, ist halt eben Hate Speech und Volksverhetzung, ne? Weil die haben jetzt die Deutungshoheit und definieren das so. Ja, das hast du ja geschrieben, das fand ich. Passieren, ja. Ja, also ja, ich sehe das natürlich nicht so als weil ich bin ja nicht so ein Heini, dass ich jetzt sage, ich stelle das so hin, als wäre das unausweichlich, ne? So, nein. Das würde ich jetzt sagen, so die AfD wird das auf jeden Fall so machen. Aber das ist, nee, aber du hast zu Recht, da musst du Advocatus Diaboli spielen und dann einfach mal sagen, ja, was ist denn, wenn dieser Fall eintritt? Was machst du dann? Ja. Genau. Und dann sind sie nämlich selber die Leute und dann können sie nämlich selber gucken, so, ja, aber wie, jetzt darf ich mich nicht mehr äußern oder was, nicht mehr verteidigen oder wie. Kriege ich einfach so ein Label angetackert und dann heißt es irgendwie so, ja, das sind ja die Leute, von denen wir wissen, dass sie für alle unser Übel verantwortlich sind. Ne? Ja, du bist ein Gutmensch und ich muss dir nicht zuhören. Das, ja, zum Beispiel. Auf beiden, ne? Seiten. Ja. Genau, das ist ja genauso das Ding. Ne? Und wenn die dann die Deutungshoheit haben und da am längeren Hebel sitzen, ja, dann können sie gucken. Ne? Eben, das gibt es nämlich auf beiden Seiten. Genau. Kann ich nochmal immer zur Polizei einwerfen? Ah, sorry, ja, wir labern jetzt die ganze Zeit, wollen jetzt hier nicht. Erzähl! Ja, und zwar war ja kürzlich Karneval, ne? Und ich bin da auch gewesen und da war ein Pärchen, das sich geprügelt hat und dann mit Polizei und allem drum und dran, ne? Und die fordern ja eine Sensibilisierung der Polizisten in Sachen sexueller Sachen, aber auch in Sachen häuslicher Gewalt und Vergewaltigung und so weiter. Ja. Ich war da Zeuge halt, wurde halt auch befragt von den Polizisten und was mir halt aufgefallen ist, dass der Polizist, der befragt hat, nie uns angeguckt hat. Also weder die Frau, die da halt am Heulen war, noch mich. Und das ist ja so in einem Gespräch total unüblich, dass man sich nicht anguckt. Und das hat mich schon sehr gestört. Und ich habe den Polizisten nachher gefragt, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, wenn er Leute befragt, dann will er deren... Also dann will er nicht emotional manipuliert werden, der will die puren Fakten, so wie die wiedergegeben werden können, weil das ist sein Job. So. Also die sind darauf sensibilisiert, nicht emotional manipuliert zu werden. Also das ist der Grund, warum die Polizisten häufig sehr abweisend bei diesen Befragungen wirken. Fand ich ganz interessant. Also die sind schon sensibilisiert auf solche Sachen, nur halt nicht so, wie Frau Witzorek sich das vorstellt. Also, das ist ja interessant. Dann ist quasi, was die machen, ist dann halt quasi so, die setzen sich ab, damit sie nicht emotional beeinflusst werden und Witzorek kritisiert dann quasi so, dass die gerade das nicht machen bei Frauen. Ja, ja, genau. Dass sie halt eben deswegen nicht hier so, weiß ich. Das ist ja der Grund, warum diese Sachen geändert werden sollen. Weil die Leute sind jetzt objektiv und die Meinung von diesen Leuten ist, das ist ja falsch. weil, und dann kramen sie ihre Statistiken raus, wo sie dann sehen, so und so viele Leute werden freigesprochen und drehen sie dann so hin, als wäre das alleine so als Selbstzweck schon verkehrt, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt mehr Verurteilungen, weil so und so viele Leute werden ja freigesprochen. Ne? Da steckt ja dahinter sozusagen, dass man annimmt, dass die alle dann schuldig gewesen sind und quasi damit durchgekommen sind. Und ja, das ist der Antrieb dahinter. Wenn das nicht so wäre, wenn die Leute schon so in ihrem, so wie sie sich das vorstellen, so subjektiv wären, dann bräuchten sie da ja nicht drauf einwirken, sondern das ist halt so, das ist ihr größter Feind, die Objektivität. Das merken wir ja immer wieder. Sobald man mal wirklich nachguckt, was irgendwie wirklich das Problem ist und ob das Problem überhaupt existiert, was sie meinen, was da existiert, dann geht das ganze Narrativ ja sofort flöten. Sobald du die Leute nur mal fragen kannst, was ist überhaupt der Grund, warum ihr bei GamerGate mitmacht oder was ist überhaupt der Grund, warum ihr dies und das und jenes irgendwie unterstützt, das ist ja der ganze, dieses ganze Konstrukt von wir sind die Expertinnen und wir erzählen euch, was die meinen und was die wollen und unser schönes Narrativ, ist ja dann sofort den Bach runter. Und deswegen wollen sie auch diese ganzen Änderungen haben, dass sie da die Kommentarspalten nicht mehr frei sind und dieses ganze Zeug und Haschsprache hier, Haschsprache da, damit es halt diese andere Seite da nicht mehr gibt, damit sie ihre komische Blasenmeinung da ist dann die einzige und ja, weiter gibt's dann halt nichts. Die bauen ja auch ihre gesamte Karriere darauf auf, ne? Also ich sag mal, eine Frau Witzorek, wenn jetzt der Feminismus auch mal gar keinen, ich sag in Anführungsstrichen, Grund hat mehr zu existieren, dann hat Frau Witzorek ja gar nichts. Die hat gerne Ausbildung, was soll sie machen? Die muss das weiterlaufen lassen, um halt auch noch weiter Geld zu kriegen, ne? Ja, mittlerweile kann die sich hier wohin hocken und schreiben und so, das geht alles schon, weißt du, aber hast natürlich recht, ne? Das halt eben, wenn Feminist, also ich sehe das aber auch so, ja, dass halt eben, ja gut, vielleicht hier und da Details bei der Gleichberechtigung, da kann man noch was machen und so, ne, aber so krass und übertrieben und furchtbar, wie Witzorek das darstellt, ist halt einfach nicht. Das ist einfach nicht so, ja. Ja, das kommt halt auch wieder viel davon, dass sie halt manche Sachen einfach in so einem Gefälle sehen wollen, was es eigentlich in Wirklichkeit nicht gibt. Also ich fand das auch sehr bezeichnend nach dieser ganzen Sache. Wir hatten uns ja auch mal kurz gestritten mit dieser einen, die da irgendwie von Digital Courage und wo es auch irgendwie hieß, dass sie die Diskussion der Piratenpartei über Gender angeregt hätte. Die heißt Lena irgendwie bei Twitter oder so. Und die dann irgendwie so meinte, so, ja, warum haben denn die Männer ihre Frauen nicht beschützt, so in der Silvesternacht und so ein Kram, ne? Und da denkst du, wie, ich dachte, das ist alles, wir müssen diese schlimmen Stereotype aufbrechen und die Männer, die sind so leidtragend und alles, ne, ja, aber dann bei so einem Kram heißt es dann wieder so, ja, warum opfert ihr euch denn nicht auf hier für uns, ne, warum macht ihr das nicht, das können wir doch nur noch erwarten. Ja, und dann merkst du immer wieder, wie, ne, sobald es irgendwie den Leuten nutzt, sind sie dann die Traditionalisten vor dem Herrn, ne? Und wenn es ihnen nicht so nutzt, dann sind sie halt dann dafür, dass sich alles ändert. So ideell halt eben, aber auch nur so, solange wie man drüber reden kann, ist alles schön, ne? Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann sind dann doch wieder die Frauen die Ersten, um die es irgendwie geht und um die alles zentriert sein muss. Ja, auch ziemlich durchschaubar, das ganze Kalkül, was dahinter steckt. Natürlich. Vor allem, ich meine, um das nochmal von einer realistischen Blickweise zu betrachten, ne, also das ist ja eh die saublödeste, der saublödeste Kommentar, den man eigentlich machen kann, ne, weil wenn du da irgendwie eine Gruppe von 20, 30 Leuten um dich drum herum machst, ne, dann willst du die nicht provozieren, indem du denen auf die Schnauze haust, ja. Ich meine, kannst du natürlich machen, aber da hast du schneller ein Messer im Hals, als du Hilfe schreien kannst, ja. Und also das ist Zeug wieder von einer kognitiven Dissonanz, die von hier bis nach Nordafrika reicht, ja. Okay. Wo war ich eigentlich gerade? Weiß das einer von euch? Die Zeit und so. Ach, genau. Ach stimmt, warte mal, Caps Lock, du hast ja auch die Sounddateien, ne? Die Qualität, wenn ich das mache, ist so schlecht, kannst du eventuell, wenn ich dir das sage, die Dinger abspielen? Ja, aber ich weiß nicht, ob es bei mir wirklich viel besser wird, weil die Übertragung, aber können wir mal ausprobieren, ne? Okay, ja. Wir probieren halt einfach dann bei der nächsten. Polizei, Kernbereiche, genau, richtig. Dann sagt sie noch, dass halt eben Sexismus und Gewalt nicht von Medien islamisiert werden soll. Also, dass es halt eben nicht bloß ein muslimisches Problem ist. Das ist ja, das Programm von Ausnahmslos, ne, dass halt eben hier Alltagssexismus da immer noch existiert und so. Das ist so, ich weiß nicht, wie viele Male hat sie mittlerweile den Fokus angegriffen jetzt eigentlich? Ich glaube, das ist jetzt das vierte Mal, weil sie kritisiert dann natürlich noch das Cover des Fokus. Ne? Die hatten ja dann, warte mal, das hatte ich doch auch irgendwo hier noch. Ah ja, da ist es. Moment, ich muss hier nochmal Bildschirm teilnehmen. Screen 1, zack, zack. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht das. Und zwar, naja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ihr seht ja gerade, die hatten hier halt eben so ein Cover, Frauen klagen an, ne, und ja, da sieht man halt dann eben eine weiße Frau mit schwarzen Handabdrücken und das ist natürlich eindeutig rassistisch, ne, ich meine, so als ehemaliger Farb- und Medienmensch weiß ich ganz genau, dass halt eben Schwarz- und Weiß-Kontraste dazu benutzt werden, um halt auch so ein bisschen zu sagen, Schwarz ist so das Böse, Weiß ist so das Gute, ja, das ist halt auch nicht erst seit Köln so, sondern seit tausenden von Jahren, ja, und so ein schwarz-weiß Foto, also ich meine, es kann ja jede Farbe sein, die man sich vorstellen kann. Ne? Ja, was ist denn, wenn es rot ist? Was wir hinterlassen, weiß ich auch keine weißen Handabdrücke, ne? So, ja. Ja, weiß man nicht, ne? Da ist egal, auf jeden Fall wird der Rassismus reininterpretiert. Ich weiß es nicht, ob es jetzt am Fokus liegt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, was soll ich jetzt groß dazu sagen? Das ist halt eben ein Fokus-Cover. Mehr ist das einfach nicht, ne? Jetzt hängt hier wieder alles, Moment. Ach, so. Hört ihr mich noch? Jo. Ja. Okay, gut. Ja, dann lasse ich das gerade mal offen. Ja, auf jeden Fall kritisiert sie halt das Cover des Fokus und sagt halt eben, ja, das ist rassistisch, objektifizieren. Und dann kritisiert sie halt eben auch, dass der Fokus die Entscheidung, das Cover zu wählen, jetzt funktioniert es hier wieder, das Cover zu wählen, verteidigt hat. Und das wäre ja bezeichnend. Ne? Ist ja mal alles bezeichnend. Dann spricht sie noch zwei Narrative an, die sie kritisiert, von der sie meint, dass sie halt eben auch ein Teil der Debatte sind. Der eine ist halt eben, ja, dass es Schweigekartelle gäbe, ne? Also halt eben, man darf nicht über die Herkunft der Täter sprechen und so, und der Fokus hat halt eben den Vorwurf erhoben, dass es so ist. Und ja, Wiezurek hat dann halt eben so auf so einer großen Leinwand so ein paar Schlagzeilen gezeigt, die auch schon ein bisschen älter waren, wo dann halt eben die Herkunft thematisiert wurde und sagt halt eben, ja, das ganze Redeverbot wäre inszeniert und das stimmt eigentlich alles überhaupt nicht. Und ja, ist eigentlich klar, wie alt diese Sachen dann sind? Ich glaube 2013 oder so hatte sie gesagt. Ja, weil ich bin nämlich auch der Meinung, dass diese Schweigekartelle wenn noch nicht lange gibt, ne? Und das ist ja jetzt auch, also ich sag mal so, diese ganze Flüchtlingsdebatte mit wir müssen das jetzt toll finden und so, die ist ja noch relativ frisch, ne? Also da hat sie definitiv recht, dass das früher mal eventuell die Leute ein bisschen anders gesehen haben, ob man da jetzt die so komplett freisprechen muss von jedem Übel. Ja. Aber das sagt ja nichts über das Hier und Heute aus. Richtig, ja. Das ist halt eben auch so eine Sache, also auch wenn es nur ein Gefühl ist, weil ich da die Beweise nicht für sammeln konnte, ich wette, sie gibt's, ja, ist es wirklich so, dass halt eben die Medien sich wahnsinnig zurückgehalten haben, ne? Dass halt eben vielerorts die Herkunft verschwiegen wurde. Das hat dann auch zum Beispiel die Polizei bestätigt, dass sie halt eben, wenn sie die Meldung rausgegeben haben, nicht die Herkunft der Täter, also halt eben nicht mitgeteilt haben, an die Medien zum Beispiel. Und da hast du natürlich recht, ne? Dass halt eben das bisschen auch unehrlich ist, da du diese alten Schlagzeilen zu zeigen und dann halt zu sagen irgendwie, ja, das gibt's ja gar nicht. Und ohne Berücksichtigung halt eben des Zeitraums, ne? Weil seit Köln ist es halt eben eher so, ja, also ich sag mal, die Medien sind nicht umsonst voll in die Kritik geraten, ne? Ja, seit den offenen Grenzen halt, ne? Es ist so, dass man dann eher sagt, so, das ist jetzt die Idee hier, wir helfen jetzt den armen Leuten. Und deswegen, wenn da Probleme auftauchen, dann spielt das ja nur den Nazis in die Hände und im Prinzip sagt sie das ja quasi mit jedem Wort, dass es genau so ist, ne? Dass sie das genau so instrumentalisieren und zu jedem Kram halt eben sagen, so, spielt den Nazis in die Hände, da dürfen wir jetzt mal nichts, ne? Und dann irgendwie behaupten, so, ja, nee, solche Schweigekartelle gibt's natürlich nicht, weil früher, vor dieser ganzen Debatte, als es nur Einzelfälle waren, ne? Da haben wir ja auch drüber gesprochen, mit anderen Worten gibt's keine Schweigekartelle, bla bla bla, also. Genau. Ja, und das andere Narrativ, was sie halt erwähnt, ist halt eben, also halt eben, dass behauptet wird, Abschiebungen würden Sexismusprobleme lösen. Und von ihrem Standpunkt aus mag das ja Sinn geben, weil sie halt eben Alltagssexismus überall sieht, ja. Aber von den Leuten, die das halt eben mit den Migranten in Verbindung bringen, macht es natürlich Sinn, ja, dass sie halt eben irgendwie sagen, ja, Nordafrikaner und die haben da dieses Phänomen, Tarush Jamai und das haben sie jetzt quasi in eine Silvesternacht nach Deutschland gebracht und sowas alles, ja, sowas halt so die AfD auch erzählt, dass die dann halt eben sagen, so, ja, wenn wir die jetzt alle abschieben, nimmt es halt eben mit sexuellen Übergriffen auch ab, ja, aber nur bezüglich Migranten, ne? Und die sagt dann halt eben die Vizurek, ja, und halt eben, weil wir überall Sexismus haben, löst es diese Probleme nicht. Und dann zitiert sie noch aus einem Artikel der Zeit Online, geschrieben von Hilal Seskin, mit dem Titel Deutsche Respektlosigkeiten. Das Zitat, was sie sich ausgesucht hat, war dann halt eben auch passend und sagte halt so, ja, wollt ihr solche Männer, die versuchen, sexuelle Gewalt sogar gegen einen soliden westlichen Rechtsstaat durchzusetzen, etwa wieder zurück zu ihren Frauen schicken? Und da dachte ich mir so, hä? Ich denke, die sind alle gar nicht so schlimm. Wo ist denn jetzt, warte mal, hat die gerade irgendwie zugegeben, dass die wirklich ja, sexuell gewalttätig sind? Ja. Also, das hat mich dann ein bisschen verblüfft so. Da ja, gab es halt auch so ein Möchtegern-Meme irgendwie aus der grünen Ecke von wegen so, was hat euch Marokko getan, dass ihr ihnen die Kriminellen schicken wollt, so ungefähr. Geil. Aha. Okay. Aber ja, ja, genau, was habe ich in Marokko getan? Und dann der nächste Tweet war wahrscheinlich hier Deutschland verrecke. Gut, dass ihr da seid. Refugees welcome, oder wie? Meine Güte, ey. Könnt's aber auch schwer machen, die Leute. Ja. Was hat Deutschland euch getan, dass sie die hier bleiben lassen wollen, ne? Das, ja, eben. Ja, 6 Millionen. Sogar 6 Millionen, Junge. Auf die Frage. Irgendwas von wegen, bla bla bla, White Privilege, bla bla bla, Kolonialismus, bla bla bla, die Nazis. Cis, Gender, Hetero, Normative. Ich weiß, ich bin das ultimative Feindbild. Der Teufel. Der Teufel. Das Patriarchat, patriarchale Machtstrukturen, überall Maskulinisten und Forumbenutzer. Richtig heißt struktural übrigens. Struktural. Ja. Struktural. Nein, nicht struktural, wie die Frau Laser-Sushi uns das beigebracht hat. Struktural, was? Echt? Nein, Quatsch. Doch, aber den Tweet gibt es leider nicht mehr. Nur so. Nazis machen echt drei Fehler. Natürlich. Außer natürlich die Grammatik-Nazis. Ne? Muss man wissen. So, ja, sie schließt diesen Vortrag halt ab. Also ich glaube, der ging irgendwie 40 Minuten oder so. Mit so einer, ja, halt eben so nach dem Motto, ihr müsst euch sehr schön schuldig fühlen. Denn Sicherheitskräfte werden auch übergriffig in Flüchtlingsheimen. Und das muss man unbedingt thematisieren. Und dass es halt nicht thematisiert wird, ist total bezeichnend für die ganze Debatte, weil man halt die ganze Diskussion nur mit einem Fokus auf Immigranten führt. Ja. Dann dachte ich mir auch irgendwie, ja gut, aber ist irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist es irgendwie 1000 Mal vorgekommen oder was? Oder ist es jetzt nur quasi so, ja, nimm das mal mit nach Hause, so, du weißt schon, warum du dich schuldig fühlst, ne? Naja. Auf jeden Fall ein merkwürdiges Schlusswort. Ja, das war ihr Vortrag. Dann gab es ein paar Statements. Da habe ich jetzt nicht so viel zu geschrieben, fand es aber ganz lustig teilweise. Da war zum Beispiel, da gab es so 3 Statements des Feministischen Zentrums Freiburg, die dann zum Beispiel sagt, Gewalt hat viele Alltagsformen, zum Beispiel Anmache und Witze. Ja, da dachte ich mir so, okay, gut, 80% des sozialen Lebens ist eine gewalttätige Alltagsform. So, weißt du? Das ist genau halt wieder dieses Ding von wegen, wovon sich die Leute herabgesetzt fühlen, Zitat Istanbul-Konvention. Da gehen die auch drauf, da gehen die direkt darauf gehen die auch ein, und zwar sagen halt eben, dass die sexualisierte Gewalt ein Mittel der Machtdemonstration, Demütigung und Unterwerfung von Frauen ist. Ja. Und vor allem dann auch immer sexualisierte Gewalt, ne? Womit sie dann wieder halt auf diese, auf die Anmache, auf die Witze und so weiter, das ist ja alles sexualisiert und deswegen, ne? Eingehen. Und das Beste war natürlich der Abschluss. Eine Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt, ist nie schuld. Okay. Ich weiß nicht. Das klingt so nach... Ja, das klingt so nach dem Motto so, das ist alles, was ihr da, wenn ihr da mal das anzweifelt, ist das Victim-Blaming, so, weißt du? Ja, also ich würde ja vor allen Dingen schon mal den Gewaltbegriff ganz stark hinterfragen, den sie da anlegen. Exakt. Aber auch eine Täterin erlebt die Gewalt, zwar von einer anderen Perspektive, aber auch sie erlebt die. Also dann ist sie Täterin. da muss ich dann auch ganz, ganz patriarchalisch kichern. Statements der Männer gegen Gewalt. Zuerst einmal fand ich, also ganz richtig, so Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenthema, ne? Aber dann, die Gewalt geht von Männern aus. Ja, Männer sind das Problem. Das ist ja auch wieder genau der Geist von diesem Duluth-Modell und diesem ganzen Zeug, ne, wo es dann diese Männergruppen gibt, deren Ziel ja halt eben ist, halt eben die Täter zu betreuen. Und das ist auch wieder genau das gleiche Menschenbild, was dahinter steht, so Mann gleich Täter, Frau gleich Opfer, und wenn die Männer sich beteiligen wollen, dann sollen sie sich mal um die Täter in ihren Reihen kümmern und so weiter und so fort. Ja, das haben die ja quasi so direkt, also die haben es ja so gesagt, Männer sind das Problem. Und dann war der nächste Punkt von denen noch, dass halt eben, ja, wir müssen eine Kultur etablieren, in der Nein, Nein heißt. Hatten wir auch schon. Und dann halt Männer, egal welcher Herkunft, und damit auch deutsche Männer, müssen lernen, Nein zu akzeptieren. Ja. Da merkt man wieder so, die erklärten dann halt zum Beispiel noch, dass sie auch bei der Flüchtlingshilfe mithelfen. Ja. Und das merkst du auch irgendwie an den Punkten. Ne? Okay. Das nächste. Haben die gesagt, inwiefern die helfen? Keine Ahnung, vielleicht schmuggeln sie die in ihren Saabs über die Grenze oder so, ich weiß es nicht. Ja, ja, oder sie haben mal einen freundlichen Tweet abgesendet. Sie haben mal getwittert, Refugees welcome, Hashtag ausnahmslos. Genau, die haben Fluchthelfer.in geshared oder so, ja. Das war das, genau. Und das nächste war dann die, Statements des Arbeitskreis JVA Polizei, Community der lesbischen, schwulen, bisexuellen, asexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen. Und ja, die heißen wirklich so. deren Statements waren: sexualisierte psychische und körperliche Gewalt sind bei queeren Menschen keine Ausnahme. Auch in der Silvesternacht kam es zu Übergriffen gegen ein schwules Paar und eine Drag Queen. Und queere Frauen sind besonders starker Form von Street Harassment ausgesetzt. Street Harassment. Letzter Punkt von denen war dann halt, queere Personen of Color sind einer intersektional verstärkten Form von Gewalt ausgesetzt. Also, man merkt das schon ein bisschen, oder? Ne? Feministen, dann hast du dann die selbstkasteilten Männer und dann kommt der ganze Progressive Stack, die sich dann über die intersektionell verstärkte Gewalt beschweren. Und das waren die Statements. Und dann kam das Interessanteste überhaupt eigentlich, die offene Diskussionsrunde mit Anne Witzurek und der Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg. Also ich glaube, die Frauenbeauftragte hatte irgendwie zwei Fragen beantwortet und der Rest war von, weil eben natürlich an Anne gestellt. Da gab es dann halt eben zum Beispiel die Frage, wie wird auf ausnahmslos deutschlandweit reagiert? Ja. Und dann sagt sie halt eben zuerst, oh ja, total positive Resonanz in den Medien und im Internet und im Hashtag und so. Dann merkst du irgendwie so, dass sie wohl übertrieben hat und sagt, beim Netz gab es sehr viel Kritik von Männern. Und da sagten die zum Beispiel, du gehörst mal richtig durchgevögelt. Und das sind natürlich auch Nazis und das sind natürlich auch die abschieben wollen. Ja? Das fand ich natürlich super geil, weil klar, sicher, Kritik ist Kritik und dann Beleidigung hier, du gehörst mal richtig durchgevögelt. Das waren auch, das Zitat stammt übrigens, Moment, das ist nicht komplett. Sie sagt, das sind die Männer, die sagen, wir müssen unsere Frauen beschützen, aber die Feministin, die müssen mal richtig durchgevögelt werden. Genau, so hatte sie das gesagt. Ja. Ja, übrigens, ich hatte ja damals, als es Topsi noch gab, irgendwie ist diese Twitter-Suchmaschine irgendwie eingestellt worden oder so. Hatte ich ja da mal nachgesucht, wer ihr solche Sachen, solche Bemerkungen, speziell dieses mit dem Durchgevögelt und so halt eben zuschickt über Twitter. Und da bin ich ja überhaupt nicht fündig geworden. Also der einzige Tweet, der in die Richtung ging, war ja irgendjemand, der sagt, ich will ja gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt Admasse dir schicken, du gehörst nur mal wieder richtig durchgevögelt. Das war der einzige Tweet in diese Richtung, den ich dann gefunden habe, in dem ganzen, in der ganzen Twitter-Historie, sämtliche Replies an die Dame. Und ich habe nicht nur direkt an sie, sondern ich habe auch nach ihrem Namen quasi gesucht, also auch ohne sie jetzt direkt zu Menschen, gab es da nichts. Und ja. Ich weiß nicht, was sie so für E-Mails erhält, und da hat sie sich ja auch noch zu geäußert, wie wir gleich noch hören werden. Aber ja, genau, anscheinend. Naja, okay. Ja. Die Frage im Chat, ob es irgendwelche Meinungen dagegen gab. Achso, hast du schon gehabt. Ja, alles gut. Ja, hab ich kurz geschrieben, aber kommen wir auch noch gleich zu. Das war nämlich sehr lustig sogar. Was war denn die nächste Frage an Sie? Ach, genau. Ja, war das wirklich eure Entscheidung, ins Licht der Öffentlichkeit zu treten, ne? Also von ausnahmslos, weil ich glaube, irgendwie viele Feministen hatten wohl kritisiert, dass sie da zu spät reagiert hätten oder so. Und allgemein war halt eben so, ich hatte das so, das Gefühl, dass halt eben gerade so unter den Altfeministinnen da war, die waren schon ein bisschen bissig so, ne? Also denen hat alles nicht ganz so gepasst, ne? Und ja, die Antwort war halt ein bisschen unklar so. Also irgendwie war das wohl eine allgemeine Entscheidung. Ich bin von dem, was sie so gesagt hat, nicht wirklich, also ich bin da nicht wirklich schlau draus geworden. Es war halt wieder so ein bisschen, ja, wir haben uns halt zusammengesetzt, wir haben uns im Skype getroffen direkt und überlegt, was wir denn jetzt halt machen sollen und so. Und dann haben wir halt mit den Leuten unser Statement geschrieben und alles und so. Ja, und das ist dann wieder so in Gelaber eskaliert und halt eben wieder so eine Werbung für ausnahmslos so. Das war das, genau. Und dann hat einer gefragt, hatte ich das als Soundbit? Nee, leider nicht. Also es war irgendwie ein studentischer Typ und er fragte so, ich würde gerne wissen, inwiefern eine Verbindung zu sehen ist zwischen sexualisierter Gewalt, patriarchaler Gesellschaft und dem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Ja? Dann dachte ich mir so, okay, du Kölner Fresser, ey, weißt du, wenn du jetzt doch irgendwie, keine Ahnung, mit deinem Che Guevara-Shirt aufstehst oder so, dann ist das Bild komplett. Ja, sie sagte halt eben nur, ja, das ist halt ein komplexes Thema und so, und der ganze Themenkomplex, der geht nicht ohne Kapitalismuskritik, und das steht unmittelbar miteinander in Verbindung. Ja, also ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob Anne Witzurek da genauso eine Kommunistin ist wie der Typ, der das da gefragt hat, aber dachte ich mir so ja, irgendwie, ja. Natürlich, ja. Das merkst du auch schon in der Antwort. Ich sag nur, White Supremacist Capitalist Patriarchy. Ja. Und ja, das waren halt auch eben so Leute, die sich da eingefunden hatten und so aus dem Progressive Circle und aus den verschiedenen linken Spektrum, ne? Dann war da noch eine Frage, die fand ich sehr niedlich. Da war so eine kleine Blonde, die fragte so, ja, mein Mitbewohner informiert sich bei falschen Medien und es fällt mir sehr schwer, gegen ihn zu argumentieren. Was ist dein Erfolgsrezept? Ja, und wie wir gleich feststellen werden, Annes Erfolgsrezept ist einfach auszuweichen. Auf jeden Fall, naja, hier antwortet sie so, ja, das ist eine klassische Frage. Und da dachte ich mir so, ja, das Problem haben viele Feministinnen. Und Argumentation ist aber gut und spielt eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, Paroli zu bieten und Empathiepunkte zu nutzen, so zu gucken, wo macht der sich denn Sorgen und da vielleicht anzusetzen und so. Ja, und das ist halt auch wichtig, weil wenn die sich halt bei den falschen Medien informieren, sind die auch meistens abgestumpft und so. Ja, und da dachte ich mir so, ah, okay, falsche Medien, ja, ne. Also ich weiß nicht, also wenn ich mal, keine Ahnung, 3-4 Breitbart-Artikel lese oder so, dann, keine Ahnung, gehe ich trotzdem nicht auf die Straße und fange mir einen Juden oder so und stecke ihn bei mir in den Backofen. Das ist wirklich dieses Entmündigen von Lesern einfach, weißt du? Ja. Dieses, die können nicht alle selber auch denken. Zumal das ja auch ein Stereotyp ist, ne? Also ich sag mal, dieser Ben Shapiro schreibt ja auch für Breitbart, das ist ja ein Jude und so. Ja, also, ist der Milo nicht auch Jude oder nee, so? Der Milo ist nur ein Homo. Homo. Aber er steht auf Jude. Schwarze. Ach so. Ja, also auf jeden Fall, das ist ja auch klassisch, also weiß der Geier, was die damit meinen mit falschen Medien, ne? Also was die halt so unter falschem Medium verstehen. Ja, halt eben nicht deren Medien, ne? Ja, und diese ganze Köln-Geschichte wurde ja auch international so ein bisschen von Breitbart quasi geleakt. Ja. Und ich habe jetzt mal geguckt, quasi gesucht bei Google, nach den ganzen Artikeln dazu und was da so das Erste war. Und das Erste, was ich gefunden hatte, war ein Blog-Eintrag von PI News. Das ist ja auch so eine schräge Seite, wo so ziemlich viel Krempel auch steht. die hat halt am 2.1. einen Blog-Eintrag dazu. Mhm. Und es würde mich also nicht wundern, wenn die das da entnommen haben. Und die verweisen ja wiederum auf so einen Artikel aus einer Kölner Zeitung, aber in der Kölner Zeitung stand halt nicht viel drin. Da stand halt nur irgendwas mit Frauenbelästigung und so, aber da war halt auch noch ausgespart, was für Menschen das waren und so weiter und so fort. Und das stand dann aber, also bei dem Blog-Eintrag von PI News hieß es quasi so, ja, das werden ja bestimmt dann so die weißen Kölner gewesen sein, hahaha, zwinker, zwinker. Mhm. Und in dem Breitbart-Artikel war sowohl aus dem Kölner-Artikel quasi zitiert, ohne es anzugeben übrigens, als auch wahrscheinlich haben sie dann auch so selber ein paar Nachfragen irgendwie angestellt. Also da standen halt auch noch ein paar Sachen drin, die jetzt weder in dem einen noch in dem anderen Artikel drin standen. Halt auch irgendwie Statements und so. Also so ganz journalistisch abwegig haben sie da auf jeden Fall nicht gehandelt. Aber es war auf jeden Fall auch mal ganz interessant zu sehen, so wo die ihren Kram so hersehen. Weil ich hatte auch letztens ein Interview bei Rebel Media gesehen mit dem Journalisten, der das da geleakt hatte. Der hat auch so gesagt, ja, unser Geheimnis ist quasi, wir überwachen auch irgendwelche Blogs und so. Und von daher gehe ich mal stark davon aus, dass er das wahrscheinlich bei PI News sogar wahrscheinlich genommen haben wird. Ja, trotzdem das falsche Medium. Wie kannst du das nur lesen? Was ist los mit dir? Ja? Bist du schon so abgestumpft? Total. Ich fange jetzt morgen an, mich mit Chemtrails zu beschäftigen und globale Erwärmung ist nicht echt. Genau. Weil ich ja, wenn ich so ein Outlet lese, dann glaube ich ja sofort alles, was da steht, ne? Würde ich damit gesagt haben. Nee, ich fange auch noch mit Patriarchat an. Ja, die Patriarchatstheorie. Ja, Anne ist auch so eine kleine Verschwörungstheoretikerin. Wo war ich eigentlich gerade noch? Genau hier. Dann wurde da nochmal kurz Annes neues Buch geschildert und so, ne, weil wegen Argumentationshilfen und so. Ja, also wenn ihr noch Argumentationshilfen braucht, ne, ich schreibe gerade ein neues Buch. In dem es dann um ausnahmslos gehen wird, oder? Ich glaube schon, ja. Ich weiß es nicht. Also ich denke auch. Originell. Ne, Aufschrei, ausnahmslos. Das nächste ist dann, weiß ich nicht, Abdankung, hoffentlich. So, dann kam noch die. Ich mal, ey, ausweglos, alternativlos. Campus-Narzissmus. Das ist, warum, Mensch, scheiße, das hätten wir uns unter den Nagel reißen müssen. Oder, ne, über die Social-Media-Schiene laufen lassen müssen. Dann fand ich das sehr lustig, aber so eine zugezogenes und nie-jokte Studente, ja, die fragt, der sagte so, ja, das war übrigens dieser Typ, der sich falsch gegendert fühlte. Oh Mann, genau, Chris, spiel mal danach ab, Soundfile 006 falsch gegendert. Okay. Danach. Genau, und zwar, er sagt so, ja, ländliche Regionen haben so einen silent Konsensus über das, was genderqueere Personen angeht. Die sind rückständig und die leben in ihrer eigenen Welt. Wie kann man denen zeigen, dass sie was falsch machen? Ja. Und ich denke mir, wieso falsch? Die sind halt eben damit noch nicht so in Kontakt gekommen, ja. Dann liegt es eigentlich eher an dir, dass du mal erklärst, ja. Dein, das ist ja auch komplex, ja. Da überall wirklich offene Türen zu erwarten, ist einfach zu viel erwartet. Naja, auf jeden Fall sagt Anne dann so, nein, das ist nicht irgendwie, weil das was Komisches ist oder so, sondern da muss man geschlechtersensible Pädagogik im Kindergarten einführen und es ist auch wichtig, dass es halt als Teil beim Lehrpersonal gelehrt wird und sowas, ja, und das lässt sich halt auch wieder, hat sie wieder gesagt, lässt sich über Empathie lösen, ne? Und da dachte ich mir irgendwie, ja, weiß ich, keine Ahnung, ich, immer wenn ich das höre... Sorry. Erstmal ist es ein bisschen geil, wenn man so gendern wird. Sorry, aber es kann sein, dass ich eine Transfrau bin, die sich einfach weiblich gibt. Männlich gibt. Also, es ist irgendwie nicht so geil. Sorry. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin, sehe ich als genderqueer an, das ist okay für mich jetzt persönlich. Das könnte ja auch sein, dass ich eine Trans Frau bin, die aber keine Hormone nimmt und auch kein Problem hat, männlich auszutreten. Ja. Das ist einfach, wenn ich jetzt kein Bart hätte, könnte ich trans bin am Anfang der. Ja, ja, genau. Das verstehe ich nicht, hat die Dame gesagt. Proll. Der hat, ja, genau, so genderqueerer Proll. Der hat halt Proll. Eben die Frage gestellt und ja, genau, das Progressive Flag war auch vertreten. Und dann bin ich auch mal dran gekommen, eine Frage zu stellen. Ja, meine Frage dreht sich eher um Informationsfreiheit. Pressefreiheit ist ein Volk, die mir sehr am Herzen liegen. Und es scheint auch erstmal ausnahmslos, dass halt eben die Bildsprache in den Medien freier von sexistischen und rassistischen Klischees sind. Ja? Und ich habe da halt eben Sorge, dass dann halt eben der Informationsgehalt aufgrund der, also unter der Sicherheit bleibt. Und mich würde interessieren, wie will man da vermeiden, dass man dann sowas hat wie Nachlight. Also, ich bin fest der Überzeugung, dass sich auch Ereignisse wie die in Köln oder überhaupt das Thema sexualisierte Gewalt darstellen lassen, ohne rassistische Stereotype zu bedienen. Ja. Ja, so klingt das, wenn man die Mauer des Safe Space durchbricht und danach die Informationsfreiheit unter Applaus weggeklatscht wird. Ja. Ich fand da das ein bisschen scheiße, einfach weil sie erstmal meine Frage nicht beantwortet hat. Und ja, das war halt eben so ein bisschen so, ist mir ausgewichen einfach. Ja? Hat sich dann eben auf das Publikum verlassen. Das habe ich auch an meiner Reaktion vorher gemerkt, dass ich da so nicht so der Mega-Feminist bin, sondern eventuell ein Undercover-Shitlord. Naja, fand ich auf jeden Fall fand ich nicht so gut. Das ist halt eben auch irgendwie wieder diese Sache. Ich glaube, hätte sie sich darauf eingelassen, hätte sie eventuell zugeben müssen, dass halt eben sie doch eher den autoritäreren Feminismus vertritt. Ne? Ich meine, durch die Forderung von Ausnahmslos kommt es ja schon recht durch, so, ja, überall mitreden wollen, alles regulieren wollen, alles bestimmen wollen. Ich hätte es halt gerne nochmal von ihr gehört, so, ja. Ne. Ja, das ist ja dann quasi so die Salami-Taktik, die da gefahren wird, so nach dem Motto, nee, aber ja. wir wollen doch nur den Rassismus bekämpfen. Wir wollen doch nur den Sexismus bekämpfen. Wo ist das Problem? Welches Problem hast du denn? Bist du etwa der Meinung, dass man das nicht machen soll, sozusagen? Ist doch nur zu deinem Besten. Ja. Das kann man mal. Das war auch noch eine interessante Frage. Alleine, weil die Information, das ist, also da hat die Frau Witzurek wirklich mal Spaghetti gespillt. Ja. Und das war sehr witzig. Da fragte jemand, ja, eigentlich nur eine ganz harmlose Frage, wie lange ist die Lebensdauer von einem Hashtag wie Aufschrei? Ja. Und sie hat halt irgendwie wo gesagt, sie wäre irgendwie. So, die Statistiken würden sie interessieren. Naja, auf jeden Fall sagt Anne dann so, ja, es kommt auf die Benutzer an. Ne? Und wenn Trolle den Hashtag unterwandern, dann natürlich noch länger. Ja. Und das ist ja halt, das hatten wir, glaube ich, kurz auch mal thematisiert. Sie sagte dann halt eben, ja, beim Hashtag ist es so, ein Hashtag hat den Vorteil, dass alle ihn nutzen können, aber er hat halt eben auch den Nachteil, dass alle ihn nutzen können. Ne? Und dann sagt sie halt eben, ja, zum Beispiel Maskulisten, die haben wahnsinnig viel Zeit, um da den ganzen Tag irgendwas zu posten, oder Nazis, oder Leute, die sich in einem bestimmten Forum verabredet haben. Ja, nochmal Shoutout an alle meine Shitlords von HN. Und sie sagt halt eben wieder, das macht auch das Grundproblem sichtbar. Ja, und da gibt es lustige Soundbite, ich hoffe, das kann man gut verstehen. Warte mal. Genau, mach mal 008. Überall Maskulisten. Wie hieß das Wort, wenn Sie sagten, was im Netz mehr stark vertreten ist? Maskulisten, was Mag das jemand seine Nähe erklären? Also das sind halt ja, sogenannte Meta-Rechtler und die sehen halt, also das ist jetzt sehr verkürzt, es gibt da auch natürlich wiederum viele Schnittmengen, die unter anderem auch rechten, mit dem rechten Spektrum, aber das sind in erster Linie Männer, die ja, feministische Weltverschwörung sehen und deswegen denken, der Feminismus will nur die Welt für Frauen verbessern und deswegen müssen sie gegen Feministinnen sein. Ja. Ich erkläre es auch nochmal wegen der Soundqualität und so. Ja, sie sagt halt eben, ja, das sind Maskulisten, sind nah am rechten Spektrum und so weiter und Antifeministen und Männerrechtler. Ja, und finde ich natürlich immer sehr lustig, wenn ich das höre, weil Männerrechtler sind immer keine Nazis, das sind Männerrechtler. Ja, und wenn die irgendwelche antifeministischen Ansichten haben, dann liegt das weniger an den Männerrechten, sondern eher daran, dass halt eben die Feministinnen bzw. der moderne Feminismus sehr gynozentrisch ist. Also so habe ich das jedenfalls von Männerrechtern erklärt bekommen. Und Beispiel wäre doch das Toulouse-Model. Das ist ein feministisches Modell für häusliche Gewalt. Und ein Punkt von Männerrechtlern ist die Anerkennung von männlichen Opfern häuslicher Gewalt. Aber in diesem feministischen Modell ist dafür kein Platz. Wenn ich also Opfer häuslicher Gewalt anerkennen will, muss ich zwangsläufig dieses feministische Modell angreifen. Anders geht's nicht. Ja, in diesem Zusammenhang und in vielen anderen Zusammenhängen halt auch, ne? Also auch was jetzt diese Änderungen im Sexualstrafrecht angeht, wo man da quasi auch von ausgeht, so nach dem Motto, ja, nein heißt immer noch nicht nein, tralala, also wenn die Frau irgendwie jemanden beschuldigt, dann reicht das muss doch ausreichen, so. Und dass dann natürlich diverse Leute sagen, hallo, das geht nicht, das ist ein Gefälle, was da hergestellt wird, das hat mit Gerechtigkeit nichts mehr zu tun. Und dass man dann so einen schönen Begriff hat, den man dann da dran tackern kann, um zu sagen, hier, ach, die sind übrigens in der Nähe von Rechten und so. Ja, das ist halt schon ziemlich krass. Also das ist eigentlich Verleumdung, muss man wirklich ganz klar so sagen. Und es war ja auch bei dieser Tugendfurie damals, dieser Freundin von Frau Witzorek, die hat ja für die Piratenpartei mal so einen Vortrag gehalten, den wir ja auch mal in einem unserer ersten Streams uns angeschaut hatten, wo sie ja auch irgendwie Anita Sarkeesian geschillt hat und lauter solche Sachen. Und da hat sie ja auch behauptet, es wäre irgendwie die Männerrechtsbewegung wäre gegen Frauenwahlrecht und so. Und danach haben ja halt diverse Leute auf Twitter natürlich gesagt, was für eine bescheuerte Lügnerin sie denn ist, weil sie das ja ist. Und da hat sie ja dann in dieser Einbroschüre für Hate Speech von der Amadeo Antonio Stiftung dann behaupten können, sie wäre ja nach ihrem Talk da so angegangen worden und so weiter und so fort. Also das war halt auch in diesem Zusammenhang. Ne? Leute erzählen lauter Scheiße, schmeißen mit Dreck um sich und wenn sie dann mal ein bisschen Dreck zurückkriegen, dann ist es ja Hate Speech, dann ist es ja Gewalt und ne, the day-to-day grind of you are liar, you suck, wie das Frau Sarkeesian vor der UN ja gesagt hat, was der Grund ist, warum man dann das Internet zensieren muss und so. Das ist schon klar, dass sie das dann da so machen und die Leute aufgrund von diesem Kram da, also verleumden, muss man wirklich so sagen. Ne? Also ein anderes Wort dafür fällt mir nicht ein. Also. Ja, ich fand es einfach echt unehrlich so. Ja, und einfach, was sie ja auch irgendwie nur gesagt, ach, da gibt es ja irgendwie so eine Studie, wo es halt eben überlappt oder so, ja, aber sorry. Ja, von dieser grünen nahen Stiftung, wie heißt sie nochmal, Böll-Stiftung, ne? Ach, okay. Ja, die haben die rechtsextreme Männerbewegung irgendwie so eine Studie rausgegeben. Wo sie übrigens von drei Männerrechtsverein, die sie da betrachten, eigentlich nur einen einzigen in der rechten Ecke so richtig einordnen, witzigerweise. Und weil ich habe mir die nämlich letztens mal angeschaut, da können wir auch in einer Woche oder so mal drüber reden, wenn wir mal irgendwie Zeit haben. Es gibt da so eine und diesen Namen von diesen, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt oder ob die sich hier ausgedacht haben, ich muss das nochmal nachprüfen. Also auf jeden Fall die sie da als recht eingeordnet haben, von denen habe ich noch nie was gehört. Von diesen anderen beiden, nämlich Argens und Mandat, habe ich schon mal was gehört und die verorten sie da übrigens im sozialdemokratischen Bereich, diese beiden Organisationen. Auch sehr interessant. Ja, das ist ja eine Expertise, die ist ganz interessant, der Hinrich Rosenburg, der das geschrieben hat, der hat direkt erstmal alle Väterrechtler ausgeklammert, ne, und sagt direkt, das ist der größte Teil der Männerrechtsbewegung. Die hat er in seiner Betrachtung komplett ausgeklammert. Ach. Ja, und dann hat er noch ein Forum, WGVDL, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land? Genau, das war dieses, was ich nicht kannte. Das gibt's, da habe ich auch aufgrund dieser Expertise auch mal reingeguckt, also das ist wirklich nicht ohne, was da gepostet wird, da hat er nicht Unrecht. Übrigens, auf Twitter ist der einzige Mensch, den ich geblockt habe, ein Männerrechtler, der aus der rechten Szene kommt. Also er hat nicht ganz, also es gibt eine Überlappung, aber ob ja, ich aber jetzt das, rechts oder links bin, hat ja überhaupt nichts mit der Legitimierung meines Anliegens zu tun. Ja, ist das denn überhaupt ein Verein, dieses Forum dann? Weil die anderen beiden sind nämlich Verein. Das ist ein ganz einfaches Forum. Kann sich jeder anmelden, kann jeder hin. Ja, weil ich sehe das nämlich so ein bisschen, dass sie dann da wahrscheinlich versuchen, das so gleichzusetzen, weil so, also ich habe das jetzt da, ich habe jetzt erwartet, dass das auch irgendwo ein Verein ist oder so. Okay. Und da hast du es wieder. Da haben sie ihren Dings und die anderen sind dann da alle mitschuld. Und auch geil fand ich ja auch, dass sie dann da irgendwie geschrieben haben, so in den Danksagungen, und wir bedanken uns bei zwei Expertinnen, die nicht genannt werden wollten. Mhm. Ja, ich bin gespannt, was das wieder für Leute waren. Die Expertinnen unterstrich. Ich habe da so ein paar Theorien, aber. So. Jo, aber wir sind auch fast fertig schon, sehe ich gerade. Aber am Ende gab es noch was sehr Lustiges. Ich habe sowieso noch ein paar lustige Anekdoten zu erzählen, wenn ihr das gleich noch hören wollt. Und zwar, da war da so ein, älterer Herr, ja, auch so halt eben typischer Bader, ja, recht forsch und laut. Und er fragte so, warum haben denn diese frauenfeindlichen Maskulisten überhaupt so viel Zeit? Ja, oder sie war wohl schon so ein bisschen baff von dieser Art und Weise, wie die Frage auch gestellt wurde, und fing dann wieder an zu schwafeln, so, ja, die leben in keiner Beziehung und engagieren sich für Männerrecht und Antifeminismus, gerade wegen der Überschneidung mit dem rechten Spektrum und so. Ja, und dann haben so, das fand ich auch sehr lustig, da waren dann zwei ältere Feministinnen vor mir und die haben dann so, da habe ich ein Soundbite, ich weiß nicht, ob man das so hört, ja, auf jeden Fall sagen die dann so, also heute, da jagt echt ein Stereotyp das andere, so, weißt du, fand ich sehr lustig. doch. Kannst du nochmal? Ist nur 3 Sekunden. Ein Stereotyp, das ja. Da hört man das nämlich, ne? Ein Stereotyp, das mach doch nochmal überall Forum-Trolle. Ja, Asse, klappt. Bei Ausnahmslos war es jetzt tatsächlich so, dass der auch nochmal gezielt unterwandert wurde von Leuten aus einem bestimmten Forum, die sich dann verabredet haben, um Hardcore-Porno-Bilder zu verbreiten. Ja, so war das damals. Ja, und ja, letzte Frage war eigentlich das Beste überhaupt, weil Anne Witzwerk ist ja eine Expertin, eine Koryphäe auf dem Gebiet des Internet-Harassments, und sie wird gefragt, ja, wie gehen Sie eigentlich mit so viel Hass um? Und spiel mal 014 ab. Wie wir jetzt mit dem Hass umgehen, also das kann ich jetzt auch wiederum nur für mich sagen. Für mich ist es mittlerweile so, dass ich meinen E-Mail-Account und meinen Twitter-Account filtern lasse, jeweils von Männern. Und dann wirklich eben auch nur die positiven Seiten und die wichtigen Seiten zu sehen bekommen. Ja, so macht ihr das. Lässt ihren Twitter- und E-Mail-Account filtern und lässt sich nur die konstruktiven, positiven Sachen zukommen. Ne? Das hat ja letztes Jahr schon mal irgendwie in den Medien geäußert, und irgendwie 3 Tage später kam die South Park-Folge raus, in der dann halt Butters der Dumme ist, der Cartmans Twitter-Nachrichten sortieren muss. Das war sehr gut getimed von ihr. Der Eric Cartman des deutschen Feminismus, würde ich sagen. Ja. Das muss man sich erstmal leisten können. Ne? Nee, also ich Eric Cartman mag als Person. Ne? Sind mir doch zu sympathisch, als ihm das antun zu wollen. Ja. Er hat vor allen Dingen auch einen größeren Penis als sie. Da kannst du einen drauf lassen. Kannst du nicht wissen, du weißt ja gar nicht, wie die sich identifiziert. Ja. Als Frau, doch, das weiß ich, definitiv. Die ganze Schminke und der ganze Scheiß. Das ist doch keine Feministin, wenn man sich nicht als Frau definiert, also bitte. Echt? Naja. Ja, auf jeden Fall, das war jedenfalls das Ganze. Der komplette Abend, die 2 Stunden. Und ich habe dann auch nochmal was mitgenommen, ne? Quasi mit nach Hause so als Gedanken. Und zwar, worum es denn jetzt wirklich bei Ausnahmslos geht. Beziehungsweise hat es die Frau Witzurek besser formuliert. Kannst du vielleicht 013 abspielen? Medienaufmerksamkeit. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dann natürlich auch die Gelegenheit, solange eben diese Aufmerksamkeit da ist, am Ende auch nutzen, um da so viel wie möglich von den richtigen Botschaften am Ende unterzubringen. Wir hatten an dem Tag, als Ausnahmslos gestartet ist, das war der 11. Januar, unter anderem der Tag, an dem David Bowie gestorben ist, und wir haben es trotzdem geschafft, sozusagen Trending Topic bei Twitter zu sein, also das mit eins der Themen, über das alle gerade reden, innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit. Also, ja. Ist mein Lieblingssoundbite. Mal abgesehen von den Forum-Trollen. Ja. Ja, das war meine Woche. Ich habe teilweise echt gelacht. Vor allem auch wegen der Leute, die dann irgendwie da waren. Also, einerseits war es jetzt nicht so cool, weil irgendwie sich alle Vorurteile wirklich mal bestätigt hatten, weil da waren wirklich so Leute wie, keine Ahnung, die dann halt rumgeheult haben, dass sie falsch geändert wurden. Dann war da der Kommunist, der gesagt hat, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist schuld an bla und so, und Sex-Hells, wie kann das sein und so. Ja, aber teilweise waren halt auch einfach so Leute da, wo ich mir dachte, ja, perfekt. Wie zum Beispiel der Opa, der dann einfach fragte so, irgendwie, was machen die denn die ganze Zeit so? Ja, und ein Gespräch, das ich so überhört hatte, das war auch sehr lustig, war dann quasi so zwei ältere Feministinnen und sagte die eine zur anderen, ja, wie ist denn diese Anne Witzurek? Oder ist sie, die mit der Ali Schwarzer da rumgemacht hat? Und war das wahr? Nee, da war nix. Weißt du? Super, ey. Dass ich Zeit nicht aufgenommen habe. Ja. Ich hätte mir eigentlich, wenn das von der Zeit her gepasst hätte, ich hätte mir gerne noch einer von den Älteren mal rausgepickt und so und ein paar Fragen gestellt, ja, wie sie das jetzt eigentlich, wie sie das persönlich so sieht, ja, mit, keine Ahnung, also ich hatte ja dann irgendwie eine neben mir, die ich dann noch ein bisschen so mal gefragt hat und die meinte eben, ja, früher war das alles so mit, wo da so diese erste Welle kam, gab es viel mehr Motivation, viel mehr Begeisterung und so und heutzutage sind das alles so Non-Themen, ja. Und gut, sie findet es noch unterstützenswert und geht dann halt eben deswegen auch zu solchen Veranstaltungen. Aber man hat teilweise schon irgendwie gemerkt, dass es da so eine Kluft gab. Und ja, die sind sich gar nicht so einig, wie man das vielleicht denken mag. Ja. Ja. Ist ja so ein bisschen wie eine Partei auch. Hast du halt wahrscheinlich auch Flügel und Gruppen. Aber wenn es dann darum geht, dass jemand Antifeminist ist, wenn man sowas Schlimmes ist, muss man natürlich auch den jungen Mädels, die es ein bisschen übertreiben, beispringen. So ungefähr. Ja, oder noch schlimmer, ja, Männerrechtler. Ja. Ach genau, ich lese jetzt gerade im Chat noch, da sagt der Wayfarer, Twitter ist wichtig, Twitter ist die Welt. Und er hat absolut recht, weil dieser ganze Vortrag, der bestand eigentlich nur aus Slides von irgendwelchen Tweets. Ja, guck mal, was der Spahn geschrieben hat, guck mal, was die Birgit Kelle geschrieben hat und so, ja. Und keine Ahnung, dann habe ich das und das getweetet und sowas alles. Ja. Und da merkst du, ich meine, gut, es ging halt um Hashtag, ne? Aber man hat halt eben gemerkt, dass deren ganze Argumentation auch einfach wirklich von dem lebt, so was die Leute auf Social Media schreiben. Ja. Und dass das halt eben so ein Phänomen ist, was halt fast ausschließlich nur darauf stattfindet, ne? Und dann gibt es halt mal einen Artikel und dann tritt man mal bei Heute-Journal auf, aber das wird dann auch wieder auf Twitter geteilt, ne? Also Social Media ist für diese Leute total wichtig. Ja, ja, nur so funktionieren ja auch diese, wir sind ja des Öfteren auch schon drauf gestoßen, dass die deutschen Vertreter von New Games Journalism und Feminismus durchaus auch mit den englischsprachigen Leuten und anderen in Kontakt stehen. Und das geht ja auch nur, weil es diese Social-Media-Geschichte gibt im Endeffekt. Mhm. Dieses, dass sich solche Sachen auch direkt dann, dass man Blocklisten teilen kann und Blacklisten und was weiß ich. Aber da sind ja so wenige Deutsche drauf auf der Blockliste. Klingt doch gar nichts. Naja, es sind ja nur wir drei. Ja, aber ich bin mit drei Accounts drauf. Ja. Du Sockenpuppen-Gewinner. Ja. Gut, ich kann die anderen nicht mehr benutzen, ne? Aber das ist halt nicht, weil die irgendwie gesperrt wurden, sondern weil ich manchmal schusselig bin. Ja, das war das. Und wow, krass. Jetzt haben wir fast nur darüber gesprochen und ich wollte es eigentlich auf eine halbe Stunde reduzieren oder 45 Minuten. Ja, aber das ist ja auch nichts, was jeden Tag passiert, dass man mal einen Live-Bericht aus der Höhle des Rehleins bekommt. Ja, genau. Der, wenn da der Patriarch im Hipster-Pelz sitzt und so. Ich hab mir extra so eine dicke Brille mit schönen schwarzen Rändern aufgesetzt und so ein Beanie, ja. Und mein Karo-Hemd, was ich so hab für draußen, das ist so gefüttert, ja. Ich hab gut reingepasst. Wahrscheinlich war sie deswegen auch so ein bisschen baff, ne? Dass so ein Hipster da was fragt. Die Autorität anzweifelt. Hast du einen Fedora aufgehabt? Nee, kann ich, das ist, nein. Auf dem Konzert, wo ich am Mittwoch war, waren zwei Hipster mit Fedora und einer mit Bowler. Ich hab sehr gelacht. Echt? Ja, die hatten auch karierte Hemden an und wie heißt's, Hosenträger und es war wunderbar, wie aus dem Buch. Ja, haben ja auch die ganze Zeit so irgendwie gegenüber gestanden und so, M'lady, M'lady, und das Ding getippt so. Nee, das ist Lady? Möglicherweise nicht. Die waren mit den Mädels da beschäftigt. Wahrscheinlich haben. Ich habe sie nicht so genau beobachtet, aber wahrscheinlich haben sie auch getippt. Okay. Mut antrinken und dann zu betrunken, um Frauen zu sprechen. Ja, aber zum Tippen heißt immer. Ja, auch keinen Consent kriegen. Ah, stimmt, habe ich ganz vergessen. Da gibt es ja auch eine schöne aktuelle Geschichte zu einem. Es gibt eine amerikanische Feministin, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, die hat in einem Video gesagt, dass der Armored Skeptic, das ist ja hier auch so ein atheistischer YouTuber, der mit der Shuan Head zusammen ist, die ja immer Geld relativ bekannt ist, und sie hat dem jetzt vorgeworfen, er sei pädophil, weil sie angeblich rausgefunden hat über ein Doxing, dass die Frau erst 17 ist. Und deswegen ist man pädophil. Ja, weil der so viel älter ist, 13 Jahre älter als sie. Und deswegen, und die beiden haben auch schon gesagt, hier, Alte, das ist in beiden Staaten legal, wenn es so wäre. Außerdem ist June, so heißt sie ja, das weiß ja auch jeder, ist kein Doxing, ist 24. Lass uns doch mal in Ruhe. Er hat jetzt sogar rechtliche Schritte angedroht, deswegen der Frau. Also, mal sehen, was da noch passiert. Jenny McDermott, sagt er. Ja. War das, war Johnny McDermott nicht die Thunderfoot da so angekackt hat? Oder verwechsel ich das auch schon wieder? Es gibt zu viele von denen einfach. Ja, es gibt zu viele, da hast du recht. Ja, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt eigentlich noch ein Thema gehabt, was eigentlich ziemlich interessant war, was der Caps Lock Chris auch nur so durch Zufall rausgefunden hat. Verschieben wir jetzt auf nächste Woche oder reden wir da noch drüber? Ich meine, ich hätte jetzt kein Problem damit, auch mal eine halbe Stunde länger zu machen. Ach, das schaffen wir schon, oder? Ja. Ach, jetzt erinnere ich mich. Nee. AFK außerdem. Achso, okay. Jetzt erinnere ich mich. Jenny McDermott war die Pute, die sich irgendwelche Baphomet-Leute in Stream eingeladen hat, weil sie über Gamergate sprechen wollte. Ja. Und da waren dann halt so Leute wie Tidran und so, ja. Die halt irgendwie nichts anderes machen, außer Leute trollen und doxen und so, ja. Und mit denen hat sie sich über Gamergate unterhalten wollen. Sehr lustig. Die haben die auch gut abserviert. An den Stream erinnere ich mich noch. Ja, aber allein auch so eine Beschuldigung zu konstruieren. Ich meine, und wenn sie 17 wäre und er 30, dann ist es vielleicht außergewöhnlich, aber kommt halt vor. Ja, und ist völlig legal, egal wie man da moralisch jetzt. Aber ich meine, wer ist denn immer für Partnerschaften können alles sein und so. Und dann age-shamen sie den armen Mann. Ja, eben. Dafür, dass er mit einem hübschen jungen Mädel zusammen ist. So. Unglaublich. Ja, 17 ist jetzt so, keine Ahnung. Also, für mich wäre da nix, ne? Aber wenn das halt eben sein Bier ist, dann soll er da trinken. Eben. Chris, wir hatten überlegt, dass wir jetzt noch die Geschichte mit der Amadeo-Antonio-Stiftung ansprechen. Ja, alles klar. Dann legen wir mal los mit Thema Nummer 2, Hasssprache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neger, das Thema ist Hasssprache. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung ist uns ja schon bekannt von ihrem Pamphlet Hasssprache im Internet, wo ich auch vorhin schon kurz das erwähnt hatte mit dieser Tugendfurie-Sache, die sich da damals äußern durfte und lauter so Experten. Und jetzt gibt es also eine neue Broschüre von dieser Stiftung, die da heißt Gaming und Hate Speech, Computerspiele in zivilgesellschaftlicher Perspektive. Und das ist genauso schlimm, wie man sich das vorstellt. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich lese mal nur direkt aus dem Vorwort dazu was vor, wo es dann da heißt... Ach du Scheiße, ist es... Hast du das auch von netzgegennazis.de? Netzgegennazis.de ist von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das wird von denen veranstaltet. Ach, deswegen haben die es da auch. Okay, deswegen haben die es da auch. Ja. Okay, seit dem Sommer 2015 ist in der Öffentlichkeit eine Debatte über Hassreden und Hasskommentare in sozialen Netzwerken zu beobachten. Angestoßen von Justizminister Heiko Maas sollte der immer eindrückender wirkenden Dominanz von Hate Speech Einhalt geboten werden. Damit war die Problematik keineswegs neu und eigentlich kein digitales, sondern ein gesellschaftliches Problem, welches im Web 2.0 konzentrierbar sichtbar wurde. Doch endlich wurde es auch ein Thema in der Politik und in öffentlichen Debatten. Schreiben die hier. Und dann schreiben sie weiter, die Amadeo-Antonio-Stiftung widmet sich schon seit Jahren mit Projekten, Plattformen und Kampagnen, wie zum Beispiel diesem Netz gegen Nazis und diesem ganzen Kram, wo sie auch geschrieben haben, dass Gamergate Nazi-Kram ist, den Ausformungen menschenverachtender Handlungen im Netz und kann so komplett beraten und Lösungen aufzeigen. Doch die Stiftung will weiterdenken. Soziale Netzwerke sind nur ein Teil des Internets und das Internet ist auch nur ein Teil des digitalen Raums. Ein weiterer Teil des Raums ist das Gaming. Ein Thema, das öffentlich eher mit Debatten über einen schändlichen Einfluss betrachtet wurde, als dass man es wirklich ernst nahm und akzeptierte. Wo ich direkt mal sagen muss, herzlichen Glückwunsch. Das ist der zweite Absatz in diesem ganzen Kram. Es ist schon ein Widerspruch schlechthin. Weil sie sagen hier, dass man es nicht ernst nahm und nicht akzeptierte. Und was machen die selber? Sie nehmen es so ernst, dass sie irgendwie meinen, oh, die Gesellschaft, alles geht den Bach runter und akzeptieren tun sie überhaupt nichts, sondern sie stellen sich hin und sagen, es muss sich alles ändern, es muss sich ändern, hier ist alles schlimm, alles Nazis, alles Kacke, muss sich ändern. Also nicht alles, aber halt eben die Sachen natürlich, die da nicht aus ihrer Clique kommen und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und dann stehen hier so Sachen wie Ich habe ein schönes. Dass verbale Ausfälle reale Konsequenzen haben und keinesfalls als Petitessen abgetan werden dürfen, zeigen Beispiele aus den USA. Die sogenannte Gamergate-Bewegung nahm dort bald Züge einer digitalen Hetzjagd auf Andersdenkende an. Und kritische JournalistInnen aus dem Gaming-Bereich und EntwicklerInnen wurden nicht bloß diffamiert, sondern auch real mit Gewalt bedroht. Für solche Auswüchse bereitet verächtliche Sprache den Boden. Hate Speech schafft ein Klima der Angst und unterdrückt den freien Austausch von Meinungen. Es ist lustig, ne? Wenn man ein paar Worte ändert, könnte man irgendwie auch das... locker mit Social Justice bestücken statt Gamergate. Ja. Die sehen uns als ihr dunkles Spiegelbild und ähnlich wie wir das tun. Ja, sag uns vor allem, das ist echt so, ja, und vor allem, wenn man weiß, worauf die sich beziehen, ja, Gewalt in der echten Welt angedroht, ja, dann meinen sie wahrscheinlich die Bombendrohung gegen Sarkisien, ja, wo dann irgendwie rausgefunden wurde, dass, glaube ich, ein südamerikanischer Pressemensch war oder so, ja, und dann noch die Geschichte wo sie halt eben die Rede nicht halten wollte, weil in dem Staat Open Carry erlaubt war oder sowas. Ja. Idaho? War das, oder? Ah, ich weiß Utah, nicht genau. Utah, glaube ich. Ja, genau, Utah. Ja, Utah, ja. Ja, dann so Sachen wie, auf der anderen Seite sind Spiele-Communities oft argwöhnisch gegenüber zivilgesellschaftlichen und politischen Themen, da eine Stigmatisierung im Stil vergangener Killerspiel-Debatten befürchtet wird und Gaming angeblich nichts mit Politik zu tun hat. Ja, genau. Stigmatisierung wird befürchtet, aber das ist ja vollkommen irrationale Angst hier, ne? Ich meine, ihr wird doch nicht stigmatisiert, ihr wird doch nur behauptet, es sei Sexisten und Strategic Butt Coverings, leck mich am Arsch. Krass. Oh Mann, ey. Und dann so Sachen wie, sie können Werte vermitteln und zeigen, wie Gleichwertigkeit gelebt wird. Wo ich mir auch denke, das ist doch auch schon wieder so ein Satz, ein Widerspruch in sich. Entweder ich vermittle Werte, was ja sagen, bedeuten soll, ne, die einen Sachen sind besser als die anderen Sachen, weil ansonsten sind es ja keine Werte, ne? Und dann sage ich, und die Gleichwertigkeit wird gelebt. Alles ist gleich viel wert, aber die Werte sind uns 3000. Hier vom Ministerium übrigens gefordert wird, ne? Auf der ersten Seite ist direkt das Logo vom Bundesjustizministerium zu sehen. Ja. Und Justiz und Verbraucherschutz. Großartig, dass sie solche Sachen unterstützen. Ne? Solche Pamphlete, ey. Und ja, die Sheryl Sandberg war ja letztens in Berlin und da hat sie ja auch gesprochen vor diesen Logos, diese Amadeo-Antonio-Stiftung, also über Facebook-Kommentare und dass man die ändern muss und so. Hm. Ja, die sind da auf jeden Fall groß mit drin. Und dann, ich lese noch mal ein bisschen weiter was vor. Wir stehen erst am Anfang davon, in gegenseitiger Wertschätzung an Communities und Spielewelten zu arbeiten, in denen jegliche Form von gruppenbezogener Menschlichkeit keinen Platz mehr haben. Wo ich mir auch denke, Leute, es sind Computerspiele, ne? Moment. Die schrieben gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja. Du hast Menschlichkeit gesagt. Okay, habe ich Menschlichkeit gesagt? Okay, ja, Menschenfeindlichkeit, ja. Ah, Mann, ey. Gut. So weit bin ich schon, ja. Auf jeden Fall Menschenfeindlichkeit, ja. Und, also, du kannst halt immer irgendwelche Computerspiele sehen und sagen, so, hier, da werden ja Leute schlecht behandelt. Aber das ist genauso wie im Kino und überall auch. Es ist, ne, Art imitates life. Es muss ja irgendwie. Ja, vor allem, das ist doch total dumm, sowas zu sagen. Ich meine, das ist eine Geschichte, die du da erlebst, die rein fiktiv ist, im Großen, weißt du, meistens einfach. Und natürlich brauchst du irgendwie eine Motivation, da was zu machen. Und eine schlechte Situation, aus der du dich befreien willst, ist halt da das Werkzeug, um die Story voranzutreiben, ne, so, ja, das ist ob jetzt Deus Ex Machina ist oder irgendwas anderes, ist ja mal dahingestellt, aber ich sag mal, das ist doch total dumm, was willst du da machen, dich da hinstellen und irgendwie Bäume angucken oder was? Ja, Dramatik. Und selbst wenn, solche Spiele gibt's auch, ja, auch wenn sie sich nicht wahnsinnig gut verkaufen. Ja, Dramatik entsteht ja auch aus einem Konflikt, ne, du hast ja kein Dramatik ohne Konflikt. Ja, und dann stehen da Sachen wie, wir wenden uns auch vielversprechenden Kampagnen und dem Jugendschutz zu, welcher in Deutschland einen ganz besonderen Stellenwert genießt. Und das sagen die hier so, als wäre das was Gutes, ne? Wo es ja auch an anderen Stellen irgendwie, ne, letztens ja erst diese ZDF-Info-Doku über Killerspiel-Debatte, wo sie das ja so beleuchtet haben, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, die Idioten. Das muss ich auch sagen, fand ich ziemlich, ziemlich lustig, wie die da diese Szenen gezeigt haben von irgendwelchen Jugendschützern aus den 80ern, die sich da irgendwie Computerspiele angeguckt haben. Mhm. Die dann dabei anders spielen musste, weil sie sie nicht durchgekriegt haben, aber natürlich komplett angucken mussten und so ein Zeug. Ne? Das war so nach dem Motto, ja, der Jugendschutz in Deutschland, der ist ja so prima. Was? Der ist total willkürlich, ja, und vor allem, das, und vor allem unnötig, ja, weil ganz einfach, ich finde, ab 18 Jahren, wenn du vor dem Gesetz Erwachsener bist, ja, dann brauchst du diesen ganzen Zensur-Scheiß einfach nicht mehr, ja, was nämlich auch ein Teil des Erwachsenseins ist und verantwortungsvolles, ja, damit umgehen, erlernst du eben nur, wenn du auch wirklich damit umgehst, ja, und nicht, wenn du in Watte gepackt wirst, ja, als Kind, als Erwachsener, als keine Ahnung was, ja, und dann plötzlich damit konfrontiert wirst, natürlich bist du dann geschockt, ja, aber darum geht's auch nicht, es geht doch um eine schrittweise Heranführung und nicht um eine komplette Abkapselung davon, die eh nicht möglich ist, ja. Davon mal abgesehen. Elternverantwortung ist das Zauberwort in diesem Zusammenhang. Das auch, ja. Ich meine, die Leute sagen, die Jugendlichen und Kinder, die sind Gewalt ausgesetzt in Videospielen. Und ich denke mir, warum? Das sind Videospiele ab 18 Jahre, wieso spielen die? Ja. Und dann heißt es immer irgendwie, ja, die Entwickler sind schuld, weil sie so viel Gewalt und Sexismus in diese Spiele packen. Und ich denke mir, ja, aber wo sind denn die Eltern? Wieso ist niemand mehr verantwortlich? Ja, wieso fühlt sich niemand mehr verantwortlich für diesen Scheiß? Wieso ist immer irgendwer anders schuld? Ja, jahrzehntelang genau so vorgemacht bekommen haben. Das ist so bescheuert, ja. Ja. Überall siehst du den Scheiß. Nächster komplett widersprüchlicher Satz, den ich hier habe. Hate Speech schafft ein Klima der Angst und unterdrückt den freien Austausch von Meinungen. Ja, das hatte ich ja vorhin in meinem Beispiel schon drin, das war der letzte Satz. Ja, aber der ist wirklich eure Scheiße, ne? Diese ganze mit diesem Begriff Hate Speech irgendwie da Meinungsmache zu betreiben, das schafft ein Klima der Angst und unterdrückt den freien Austausch von Meinung. Spinner. Ich würde gerne noch zwei Sachen zum Spielerischen sagen, weil da bist du ja nicht so der ich lock das nicht aus. Spezialist, sag ich mal. Ich muss vielleicht erstmal meine Notizen zu Ende machen und dann können wir. Ja, klar, natürlich. Okay. Überhaupt kein Ding. Gut. Nächstes, was ich mir angemarkert habe, ist: Auch die meisten Spieleentwickler-Innen engagieren sich gegen Hate Speech und fahren eine Null-Toleranz-Policy gegen Diskriminierung. Ein abgestuftes Set von Sanktionen erlaubt es Spieler-Innen zu Maßregeln. Das geht bis hin zur Verbannung Unbelehrbares der Community. Und wo ich mir auch wieder denke, Leute, ihr redet von Diskriminierung. Diskriminierung ist schlecht. Böse, böse Diskriminierung. Und dann sagt ihr hier in dem nächsten Halbsatz, wir wollen übrigens Leute ausschließen von den Communities, die wir noch nicht haben mögen. Ne? Wie krass ist das denn? Das ist ja eigentlich genau so das, was sie eigentlich Gamergate vorwerfen. Das preisen sie ja hier, so nach dem Motto, ja, Gamergate ist hingegangen, hat sich gesagt, so, ja, die Leute sind doof, Frauen und so wollen wir nicht haben, angeblich, ne, und haben gesagt, so, ja, die schließen wir jetzt aus, so, das ist ja das, was die meinen, so, ne. Ja. Und hier schreiben sie dann so, ja, wenn wir die hier nicht haben wollen, so, weil die so Hate Speech machen, wie zum Beispiel, oh, Computerspiele sind alles sexistisch und so, dann fahren wir da jetzt eine Müll-Toleranz-Policy gegen die und machen ein abgestuftes Set von Sanktionen. Meine Fresse, ey, das ist echt nicht wahr. Ich mag vor allem auch die Wortwahl, eher unbelehrbarer, weil das kann ja wirklich viel heißen. Ne? Das kann ja jemand sein, der wirklich aktiv dagegen verstößt, weil er, weiß ich nicht, ein Troll ist oder so, oder es kann auch einfach jemand sein, der halt eben das nicht einsieht. Sich nicht auf deren Diskussionen und deren Grundeinnahmen einlassen will. Das haben wir auch immer wieder gemerkt. Ne? Also Sprüche von wegen, oh, wenn man nicht der gemeinsame Erkenntnisursprung da ist, dann macht auch die Debatte keinen Sinn. Und you hate yourself, Schüttler. Ja. Also ich meine, das ganze Ding ist ja, handelt ja von Hate Speech und der Bestimmung und dem Ausschuss und so weiter und so fort. Ja. Und für mich ist auch in diesem Zusammenhang unbelehrbarer nun ein anderer Begriff für Andersdenkender. Ja. Ja. Das ist es auch. Ne, Spatz, willst du den Laptop? Ich brauche den nicht mehr. Nee, ich bin noch on. Das ist jetzt für alle Ewigkeiten hier drauf, dass du den Laptop willst. Sie hat ja, ich will gesagt. Ja, komm, bring ran und fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ach ja, wir sind eigentlich ja schon verheiratet. Leben in wilder Ehe. Ja, ich mach mal weiter. Lassen sich Lehrende auf den Gegenstand Computerspiel ein, bieten sich mannigfaltige Möglichkeiten, es in verschiedenen Kontexten zu hinterfragen und zu verorten. Fragen nach der Rolle im Alltag, dem Vergleich mit anderen Medien und dem sozioökonomischen Einfluss lassen sich jederzeit und vor allem ohne das Medium Computerspiel selbst in die Hand zu nehmen, thematisieren und bearbeiten. Daraus lassen sich Themen ableiten, welche durchaus am Medium selbst bleiben können, aber vor allem Potenzial bieten, um gesellschaftliche Herausforderungen wie Rassismus, Sexismus und Mobbing in all ihren Formen zu hinterfragen. Wenn zum Beispiel eine Szene der Spielenden über das wenige weibliche Hauptcharaktere diskutiert wird oder darüber, dass vornehmlich weiße Entwicklerteams auch vornehmlich hellhäutige Protagonistinnen im Computerspiel einbauen, sind wir sehr schnell bei Diskussionen um Frauenquote und Alltagsrassismus, wie sie am Stammtisch und in der Politik geführt werden. Ja, und dazu habe ich mir notiert, und wo ist man aber nicht bei solchen Diskussionen, bei Computerspielen und ob die Spaß machen und ob das vernünftig ist und ob das eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist und ob man da einfach Bock drauf hat. Da ist man nicht, weil man ist bei irgendwelchem anderen Politik-Bullshit und das ist ja genau das, was wir euch vorwerfen, liebe Idioten, die so einen Krempel hier sich zusammenschreiben. So diesen ganzen Scheiß da aus euren komischen Dingen, die ihr interessant findet, irgendwie rausnimmt und sagt so, ja, das muss jetzt aber hier auf dem Computerspielen irgendwie sein, sozioökonomischen Einfluss, tralalala. Die Kinder lesen keine Bücher mehr, dann nehmen wir halt die Computerspiele. Und erstmal müssen wir uns noch darauf einigen, ob so Sachen wie Rassismus, Sexismus und Mobbing überhaupt so sind, wie ihr euch das vorstellt, weil da bin ich mir nämlich auch nicht so ganz dabei. Und ob das die drängenden Probleme der heutigen Zeit sind, irgendwie. Ja. Ob das die Sachen sind, wo die Baustelle die große sein müsste oder ob die vielleicht woanders sein müsste. Ja, aber da sieht man halt eben auch nochmal wieder, dass dieser Vorwurf, dass es den Leuten nicht um die Computerspiele geht, die sich mit diesem Kram beschäftigen, absolut berechtigt ist, weil wenn ich mir sowas hier durchlese, da kann man ja nur zu diesem Schluss kommen. Ja. So. Ja, das ist wieder nur ein Vehikel, um da halt irgendwie eine Ideologie durchzusetzen, ja, halt eben dieses Plastikfolie packen und keine Ahnung bestimmen wollen, was jetzt schädlich ist und was nicht und vor allem gleich auch mit Ausschluss drohen und mit Sanktionen und ja. Ja, dann gibt es ja noch so einen Absatz Serious Games, wo sie irgendwie schreiben, Serious Games müssen für jedes Thema gesondert entwickelt werden, genau wie Schulbücher und Projektmaterial mit viel Aufwand konzipiert und regelmäßig überarbeitet werden, müssen auch Games den hohen Standard in der Bildungsarbeit gerecht werden. Mehr Geld für Leute wie Zoe. So wie Minecraft. Ja. Weil bei Minecraft sind ja alle friedlich und arbeiten zusammen und so und es gibt ja nicht ungefähr 1 Million Videos auf YouTube, wo Griefer irgendwie rumtrollen oder so, ja. Da kommen, glaube ich, nachts Zombies, wenn ich das Spiel richtig in Erinnerung habe, die man totschlagen kann. Du kannst vor allem auch andere Spieler totschlagen. Ne? Ja gut, ich habe noch nie Multiplayer gespielt. Aber. Ja, ich schon. Wir schreiben hier noch so ein Kram wie die Themen Einwanderung, Menschenrechte und Würde sowie Rassismus lassen sich sehr gut am Beispiel von Papers, Please beurteilen, in denen die Spielenden die Rolle eines Grenzbeamten übernehmen. Das ist ja auch so ein Titel, der da irgendwie immer wieder genannt wird, den ich ja sogar jetzt mittlerweile auch schon kenne, weil ich so oft gelesen habe. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß halt, worum es da geht. Und dazu habe ich mir hier notiert, das ist ja eigentlich nach dieser ganzen Ansicht, dass man ja das alles so verstehen muss, dass es so maximal negativ ist, könnte man ja eigentlich auch sagen, dass dieses Spiel die Leute dazu anleitet, irgendwie ganz besonders ablehnend zu sein. Ich wollte es gerade sagen, ja. Also ich habe das Spiel gespielt und ich mag es sogar recht gerne. Und für mich ist es halt eben eher so eine Art autoritärer Staatssimulator. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass Leute das spielen und dann halt eben so viel Selbstreflexion oder so viel Reflexion besitzen, dass halt eben sagen so, ja, komisch, das ist ja aber ganz schön autoritär, was ich hier mache. Und anfangen, das ist ja was in dem Spiel bei den meisten Leuten passiert, dass sie anfangen zu hinterfragen, was der Staat von ihnen verlangt, ja, wen sie reinlassen, unter welchen Umständen und so, ja. Und das zu balancieren, weil du halt eben so ein Gehalt beziehst. Und wenn du Fehler machst, dann kannst du deine Familie nicht ernähren und die werden dann krank und sterben und sowas. Aber das sind halt Spielelemente, damit du halt eben da kontrollierst. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, ich hoffe dann immer, dass die Leute diese autoritären Motoriken auch hinterfragen. Ne? Und was die hier halt eben wieder vorschlagen, ist ja wirklich höchst autoritär. Ja? Naja, sieh also an unserem Strang oder du wirst ausgeschlossen. Ja, das Lustige an dieser Stelle ist ja halt eben, dass sie wieder genau davon ausgehen, dass die Leute das tun, was du gerade gesagt hast, nämlich das hinterfragen und dann zu dem Schluss kommen, dass es schlecht ist. Aber an anderer Stelle gehen sie dann wieder davon aus, dass die Leute den Kram total unkritisch hinnehmen, den sie da irgendwie in dem Spiel erfahren. Das ist ja was gerade denn? Wieder dieses ganze Doppeldenken, was da betrieben wird. Ne? Das ist jetzt hier wieder ein Spiel, was ihrer Ideologie irgendwie entspricht, deswegen ist es gut. Und irgendwelche anderen Sachen, die jetzt nur so ein harmloser Spaß sind, die sind dann wieder nicht politisch genug und die verleiten die Leute dann dazu, irgendwie Sexisten zu werden oder so. Ja, wieder nun. Ja, hier musst du die Antonio-Stiftung fragen. Ich glaube, das muss man echt mal, ey. Aber die werden dir wahrscheinlich nichts antworten, weil du bist ja unbelehrbar oder so. Ach, die Frau Kahane geht ran, wenn man feste genug rüttelt auf Twitter. Also. Okay. Ja, okay. Also Belästigungen von Frauen im Bereich digitaler Spiele sind keine Einzelfälle, denn sexistische Strukturen der Gesellschaft spiegeln sich auch hier wieder. Ja, Mann. Das geschieht zunächst auf der Ebene des Programms. Sowohl in Form von Geschichten, in denen Frauen negiert, an den Rand gedrängt und ausgebeutet werden, als auch auf der ästhetischen Ebene, die Frauen hypersexualisiert darstellt. Wo ich mir auch wieder so denke, Leute, man kann es euch offenbar nicht recht machen, denn wenn ich jetzt Frauen in mein Spiel reinpacke, ne, dann sind die, dann sind die hypersexualisiert dargestellt. Und wenn ich ihnen nur irgendwie so die Rolle als Beiwerk gebe, dann sind sie wieder an den Rand gedrängt und negiert, wie es hier heißt. Und was der Teufel nicht was. Ne? Also es ist auch wieder so gegen Widerspruch in einem Satz. Ne? Was will man denn da machen? Wie soll man das Dilemma lösen? Und das Dilemma ist nicht zu lösen. Das Dilemma ist nur zu lösen, indem man sich der Clique anschließt und dann ein Spiel macht und die dann sagen können, so, ja, hier, das ist ein Spiel, was wir gut finden. Ja, oder indem halt alle sagen, halt dich da raus. Lass das gefällig sein. Ach ja, da steht ja im wahrsten Sinne des Wortes spielen sollen. Die Frage, welche Rolle Frauen im Gaming-Bereich im wahrsten Sinne des Wortes spielen sollen, welche Realitäten in Spielen wie repräsentiert werden sollten, und wie mit Kritik an Spielen und der Spielekultur umzugehen ist, wird in der Community kontrovers diskutiert. Nee, es wird eigentlich nicht kontrovers diskutiert, sondern ihr Heinis seid aufgeschlagen und habt gesagt, ihr seid alle schlecht. Ne? Und wir haben das so hinzunehmen. Das ist der Fall, wie es ist. Ja. Nee, kontrovers diskutiert wird es ja nur, weil wir denen Widerworte gegeben haben, weißt du? Ja. Avatare sind nur bedingt modifizierbar und folgen oft bekannten sexistisch und rassistisch konnotierten Mustern, was Aussehen und Attraktivität besteht. Ja, und das hat natürlich nichts mit technischen Limitierungen zu tun, sondern das muss aus sexistischem Nährboden entstanden sein. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass alle Menschen lieber was Schönes sehen. Ob es ein schöner Hund ist oder ein schöner Mann oder ein schönes Haus. Sie sehen halt lieber was Schönes im Normalen. Es entsteht ein normierter Körper, der meistens weiß und attraktiv ist, mit männlich und weiblich stark verschiedenen Charakteristika, die den gängigen Klischees folgen. Also sind die jetzt stark verschieden oder folgen die den gängigen Klischees? Das kann ich auch schon wieder nicht. Und was ich mir dazu notiert habe, ist auch, es ist halt eine Idealvorstellung, es ist halt Kunst. Ne? Es gibt halt nicht so viele Leute, die Bilder von irgendwelchen ästhetisch nicht so ansprechenden Menschen malen. Es ist halt nicht so häufig der Fall. Ne? Das ist einfach so. Und genauso gibt es auch Computerspiele wahrscheinlich, wo irgendwelche Figuren auch abgebildet werden, die überhaupt keine Menschen sind, schon alleine. Ne? Mhm. Und genauso anders gibt es auch Computerspiele, wo Leute abgebildet, also wo jetzt Charaktere abgebildet sind, die dann eher aussehen wie halt eben menschliche Idealvorstellungen, ne? Die ja auch nicht aus dem Nichts kommen, sondern über Determinist, hier muss ich mich wieder äußern, so nach dem Motto, über Jahrhunderte, Jahrtausende menschlicher Evolution so geprägt sind. Ne? Ja. Und nicht ich verstehe die ganze Argumentation einfach nicht, weil, weiß ich nicht, wenn du als Mario spielst, ist falsch, aber wenn du als Samus Aran im Metroid spielst, ist nicht falsch, oder was? Ich meine, da hast du ja auch nicht die Wahl. Ja. Ja, ist alles falsch, ne? Es sei denn, du bist natürlich alles einer von den falsch. Leuten und ihren Kumpels, dann ist alles richtig. Ja, ja, da kommt hier der obligatorische Screenshot aus Tropes vs. Women in Video Games. wo dann dazu geschrieben wird, eine eindrucksvolle, wenn auch logischerweise selektive Übersicht zu Frauenrollen in digitalen Spielen liefern die kurzen Videos von Feminist Frequency auf YouTube. Spätestens zu dem Punkt sollte einem klar sein, dass diese Leute sich nicht für Computerspiele interessieren. Ja. Feminist Frequencies Videos sind so gut, dass sie das Videos machen aufgegeben hat mittlerweile. Ja, da habe ich dann das letzte Kommentar, den ich weiter habe ich jetzt noch nicht lesen können. Ich habe nur mal ganz zum Schluss gewurschtelt, wo sie dann hier darüber schreiben, was User-Innen tun können. Und da steht dann hier, Hate Speech sollte nicht unwidersprochen stehen gelassen werden. Das hilft den Betroffenen wie auch der eigenen Person. Widerspruch ist jedoch kein Allheilmittel. Bei Drohung sollte die Polizei eingeschaltet werden. Ja. Toll. An wen richtet sich dieses Ding? Ja, wenn du mich fragst, ans Justizministerium irgendwie weiter dafür zu sorgen, dass diese Bande da irgendwie finanziert wird. Ja. Ich würde gerne noch zwei Spiele, wie schon gesagt, ich habe noch einen letzten. Achso, du sagtest, ja. Ja, einen letzten Punkt, aus was UserInnen tun können, habe ich noch, was auch wieder so ein Widerspruch in sich ist und eigentlich dieses ganze Pamphlet komplett zum Witz nochmal erklärt, wo sie da auch wieder schreiben, eigene Clans und Gilden etc. bilden, die klare Richtlinien, was Diskriminierung angeht, haben und neben digitalen Schutzräumen auch die Möglichkeit für ein entspanntes Spielerlebnis bieten. Gleichzeitig stellen sie Verbündete dar, wenn es gilt, Hate Speech zu widersprechen. Und auch da muss man ja wieder ganz klar sagen, in einem Pamphlet, wo ich davon rede, dass es gegen Diskriminierung geht und dass ich Leute nicht ausschließen will, dann zum Schluss zu sagen, ach ja, bitte bildet eure eigenen Klicken, wo ihr dann schön nicht diskriminiert seid. Kann man... Ja. Ja. Okay, was ist mit dem Spiel? Also eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist, habe ich auch so noch nicht gehört, ist der Ausschnitt, aber viele Spiele bedienen revisionistische Bedürfnisse von bereits radikalisierten Menschen und erlauben es diesen, ihre rassistischen und neonazistischen Sichtweisen in virtuellen Kontexten auszuleben. Eines der krassesten Beispiele dafür ist der NSU-Terrorist Uwe Mundlos, der laut Medienberichten in seiner Untergrundzeit leidenschaftlich das Spiel Panzergeneral gespielt und sogar eigene Modifikationen programmiert haben soll. Oh, das habe ich auch noch hier auf CD. Ja, Panzergeneral war bla und jugendgefährdende Medien und indiziert. Das Spiel erfreute sich in der rechtsextremen Szene allgemein einer großen Beliebtheit und war auch auf dem größeren Markt erfolgreich. Daneben gab und gibt es eine Reihe von Titeln wie beispielsweise KZ-Manager, Nazi-Doom oder Ethnic Cleansing. Wobei halt KZ-Manager, das ist auf dem C64 gewesen. Ja. Nazi-Doom hört sich an, als sei es auch schon älter. Ethnic Cleansing kenne ich nicht. Vielleicht Wolfenstein oder so. Ethnic Cleansing ist so ein ganz schlechter Unreal Tournament Mod, der irgendwie aber ist aber ein Standalone. Das ist richtig also, mies, voller Bugs. Also das ist halt ein Meme-Game, ja, kann man ja, gar nicht anders sagen. Wer das ernsthaft spielt aus politischer Überzeugung, keine Ahnung, kann ich mir nicht... Also wenn Ihnen die drei Sachen reichen, dann ist ja gut. Ne? Und kein Wort davon, dass es durchaus halt zum Beispiel auch in der islamistischen Szene Shooter gibt, aus dem Iran oder aus dem Westjordanland, die halt dann zum Beispiel antisemitische Motive haben. Ne? Ja, also, ja, klar. Das müsste dann meiner Meinung nach bei einem gut recherchierten Bericht da vielleicht auch stehen. Mhm. Und das andere ist halt, ich weiß nicht, wer von euch Bioshock Infinite gespielt hat, aber da gibt es die Figur der Daisy Fitzroy, die steht halt in diesem, das ist ja so eine Art rassistischer, absolutistischer Staat und sie ist halt die schwarze Revolutionsführerin, die gegen die Unterdrückung steht zu Beginn der Geschichte. Und ich spoilere jetzt das einfach mal, sie stellt sich halt am Ende als genauso radikal und wahnsinnig wie die Rassisten raus. Also es ist im Endeffekt ein Gleichnis darauf, dass halt nur, weil sie vorgibt, für den kleinen Mann zu sein, es nicht bedeutet, dass sie keine Gewaltherrschaft aufstellen wird. Ja. Black Lives Matter-mäßig, ja? Und ja, ich finde es halt hier wird es halt so dargestellt, als wäre die Frau gegen diese Unterdrückung führt die schwarze Arbeiterin Daisy Fitzroy ihre LeidensgenossInnen in eine soziale Revolution, die dazu führt, dass die Unterdrückte ihren Unterdrücker und deren Kinder auslöschen wollen. Und neben dem Umstand, dass ausschließlich, die schwarze Frau wird im Kontrast zum weißen Hauptcharakter gesetzt. Neben dem vernünftigen Privatdetektiv Booker DeWitt, was völliger Schwachsinn ist, der ist so off-rails, der Mann, ist Fitzroy eine irrationale Wilde, die einmal entfesselt nicht davor zurückschreckt, weiße Kinder zu ermorden. Das ist das klassische Bild von der Revolution, die ihre Kinder frisst, nur als Computerspiel. Aber kann schon sein, dass der Politikwissenschaftler Jan Rathje vielleicht einfach nicht genug Ahnung hat, um das so zu interpretieren wie ich, sondern glaubt, dass Daisy Fitzroy ein rassistischer Cartoon ist. Das traue ich auch Ken Levine volle Kanne zu, das macht er nur aus Spaß, weil er Schwarze hasst. So ein Blödsinn. Also, das ist auch einfach halt, ich will nur sagen, die Seite von dem Ding, die sich wirklich mit Spielen befasst, ist auch Blödsinn. Also, es ist ein voller Rohrkrepierer, diese Broschüre. Ja, das ist halt eben das Problem. Ne? Die bezeichnen alle anderen als Rassisten und schaffen es aber nicht weiter, als die Hautfarbe anderer Menschen zu gucken. Ja. Dabei ist der sich unheimlich dynamisch entwickelnde digitale Raum das Propagandafeld Nummer 1 und das bedeutendste Rekrutierungsfeld des Rechtsextremismus im 21. Jahrhundert. Und die müssen das überall noch mit reinkloppen, weil wenn es keine Nazis mehr gäbe am nächsten Tag, müssen die Lockerhahne wieder beim MFS arbeiten oder die Schramm hätte irgendwie... Also mal dieses, ja, das ist wirklich dieses Und-Rassismus ist doch mittlerweile volles Meme, oder? Ich meine, mittlerweile ist ja irgendwie, keine Ahnung, ja, gegen Sexismus und Rassismus, weil gegen Sexismus zu sein, das alleine reicht ja nicht. Ja, genau, weißt du? Ja. Für Gurkensuppe und gegen Rassismus. Errichten Sie Ihren eigenen persönlichen antifaschistischen Schutzwall im Internet, indem Sie blocken und... ihren eigenen Clan bilden und so weiter und so fort, damit die Diskriminierung keine Chance hat. Ja, klar. Schließen sie alle aus. Für die Gleichberechtigung. Blocklisten sind der Hadrianswall des 21. Jahrhunderts. So sieht's aus. Aber da steht es, weitere wichtige Sicherheitstipps finden Sie im Ratgeber Speak Up and Stay Safe. Und dann des Projekts Feminist Frequency zu finden unter Adresse sowieso. Also da verlinken sie auch zum Schluss nochmal drauf. Oh Gott, ey. Ja. Gibt keine Hoffnung. Nee. Nein, Quatsch. Ich meine, die entlarven sich ja zum Glück immer wieder selbst mit ihrer Wahnsinnigkeit. So, weißt du, ich habe es ja die Woche wieder gemerkt. Keine Ahnung, ob es an meiner jahrelangen Konditionierung durch Gamergate lag oder so, oder dass ich halt eben noch ein Mensch bin mit Humor oder so. Auf jeden Fall, viele Menschen sind anfällig für sowas, weil die möchten einfach das Gute tun, die möchten einfach das Richtige tun oder moralisch Richtige tun, aber es ist einfach so eine irre, verrückte Scheiße teilweise, dass du da, es fällt auf, es fällt einfach auf und es fällt vielen Menschen auf. Zumindest heutzutage. Vielleicht musste das erst so extrem werden, bevor die ersten großen Gegenreaktionen kommen. Mich freut es ja sehr, was Deadpool gerade in den Kinos macht. Da schäumen die SJWs ja auch über vor Wut. Bitte nicht spoilern, die möchte ich gerne noch im Kino gucken. Der läuft phänomenal gut für einen ab 18 Film und die SJWs ist schon der erste Artikel erschienen, so oh Gott, wir müssen unbedingt was machen, wenn der jetzt so erfolgreich ist, heißt es am Ende zurück zu den Blaupausen in den Studios, Schluss mit Diversität und so. Echt? Ja, ich habe ihn leider nicht auf dem Schirm, aber... Oh mein Gott, was macht er denn? Gräbt der Hitler aus und belebt ihn wieder oder was? Nee, aber in gewisser Weise tut er das ja für diese Leute. Ach so. Er gräbt den totgeglaubten Hitler des männlichen Actionfilms aus und ja. Ja, er ist halt transphob und rassistisch und sexistisch natürlich. Also habe ich jetzt noch nicht gehört, dass sie das behauptet haben, aber ich denke echt? Mal. Warte, aber das ist doch. Aber das. Box Office Blowout Terrifies Me bei Scott Mendelson auf Forbes. Ach, der, Forbes. Also ich poste gleich mal das Archiv. Ja. Ich habe Das ist doch der pure Ableism, oder? Wenn man ihm sagt, er wäre irgendwie, keine Ahnung, verrückt und rassistisch und so. Ja, ich meine, hey, der Typ ist gestorben, kam wieder und so. Ja, das war jemand in den YouTube-Chat postet. Komplett verrückt. Ich habe hier nur wieder meinen privaten Account auf. Achso. Ja, wir müssen eh noch die Beschreibung von dem Video ein bisschen, da müssen wir noch was reinpacken. Da kannst du ja dann reinmachen. Warte mal, das ist schon ein bisschen so, das nervt so. Selbst nach all der ganzen Zeit gehen die immer noch an die Medien. Beziehungsweise, also in dem Sinne von versuchen die immer noch die Medien zu beschnippeln und beschneiden, das ganze Entertainment und so. Initiativen gegen Hate Speech im Internet. Ja. Leute. Ja. Sind wir soweit, oder was? Ja, oder? Voll bepackt. Stapel, Chris, irgendwer? Ich habe nichts mehr, ne. Achso. Ich sehe, der Stream ist ja vollgepackt mit Infos und Gelaber heute, war ja mal sehr aufregend. Für mich zumindest in einem gewissen Maße. Ja, der war auf jeden Fall voller hier erfolgreicher als 50 Shades of Grey, der Film, wird hier behauptet. Das ist wahrscheinlich der Grund. Also? Ja. Schlechtes. Und das ist das ist das Problem jetzt, oder was? Keine Ahnung. Nee, es ist. If I'm. Being overly paranoid or melodramatic, then consider this a preemptive plea to Hollywood at large to not use the success of Deadpool as an excuse to walk from the progress we made in terms of making movies about more than just young white males and the hero's journey. Also wollen Sie wiederum, dass weiße Männer, also Sie haben Angst, dass Hollywood sagt jetzt anhand von Deadpool, ach guck mal, das zieht immer noch die alten Geschichten, dann lass uns doch die weitererzählen. Ja, das hat es ja noch nie gegeben, dass Hollywood Klischees bedient, ne? Und einfach nur, keine Ahnung. Wir hören uns auch nicht die Geschichte vom Trojanischen Krieg irgendwie 3.500 Jahre danach noch immer an. Nee. Schreibt er hier auch, dass ihm Deadpool ein wenig besser gefallen hat, als er dachte. Ach. Ja, schon, guck mal, ne, ist, hat schon gefruchtet. Jetzt muss er sich aber erstmal selbst geißeln, dass er das wieder los wird, ey. Definitiv. Ich wünsche mir, dass DC sich da ein bisschen was abguckt, auf jeden Fall, damit diese Sachen nicht so steinlangweilig werden, wie sie gerade in den Trailern aussehen. Waren die letzten Dark Knights, waren die auch noch von DC? Alle Batmans sind von DC, weil alle. Das ist der Comic-Verlag. Ja, und mit diesem Titbit beenden wir den heutigen Stream, oder? Können wir machen, ja. Ich bin so unschlüssig. Ohne dass der Doktor jetzt hier nochmal reinbrüllt oder so, ist ja fast. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwie was, das den vielleicht dazu bewegt, mal wieder reinzukommen, ein bisschen zu shitposten und so. Das ist, war mir heute auch schon wieder fast zu ernst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich bin das nicht mehr so gewöhnt. Mir fehlt halt auch, dass da einer jetzt reinkommt und einfach mal einen Negerlauthals schreien lässt. Ja, ich will meinen lauthals schreienden Neger hier. Nächste Woche haben wir den. Und wenn ich das selber machen muss, ja. So. Ja. Genau. Dann macht's gut da draußen. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss.